Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und zwar sind wir bei der 21. Folge mittlerweile angekommen. Letzte Woche haben wir die 20. Folge, oder die letzte Folge war die 20. Folge. Jetzt sind wir schon bei der 21. Und jetzt kann man doch tatsächlich auch sagen, dass wir uns so ganz langsam doch aufs Einjährige zu bewegen. Und die 20 Folgen haben wir auch schon überstanden, was ich schon relativ spektakulär finde, jetzt mit der 21. Heute wird wieder eine ganz normale Folge folgen, letztes Mal schon angekündigt. Letztes Mal war ja so ein bisschen persönlicher, ein bisschen kleiner die Folge, diesmal machen wir wieder eine ganz normale. Aber erstmal, wie immer, die obligatorische Frage, Joe, wie geht's dir? Du bist nämlich nicht so fit, glaube ich. Ja, ich habe eine leichte Sommererkältung eingeholt und das merkt ihr vielleicht auch an meiner Stimme. Ich hoffe, die hält diesen Podcast noch durch, aber falls sie ja zwischendurch ein bisschen schwächen sollte, bitte ich doch gleich schon mal, das mir zu verzeihen. Ja. Aber wie geht's dir? Passiert ja manchmal. Ja, mir geht's gut im Vergleich. Also ich bin auf jeden Fall nicht richtig fit. Ich schlafe irgendwie so wenig in letzter Zeit. Ach, dieses elende, eklige, warme Wetter, das finde ich ganz unangenehm. Bin ich wahrscheinlich der Einzige, der das jetzt sagt, dass wir im Juli jetzt endlich mal warmes Wetter haben, dürfte wahrscheinlich alle anderen freuen. Ich bin ja ein ausgesprochener und bekannter Freund des Winters und Feind des Sommers. Aber naja, ansonsten geht es mir wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe keinerlei Sommererkältung abgekriegt und außer ein bisschen Müdigkeit fühle ich mich eigentlich ganz fantastisch, muss ich sagen. Ja, ansonsten geht es mir eigentlich auch gut. Ich bin ja jetzt auch ein Besitzer eines Nintendo 3DS. Das sollte man vielleicht hier an der Stelle nochmal erwähnen. Ich habe vielleicht schon mal gesagt, dass ich keinen Bock mehr auf Handhelds habe, aber von einem guten Kumpel gebraucht, für ein bisschen weniger Geld erstanden, dachte ich mir doch, wenn ich bald wieder ein halbes Jahr weg bin, lohnt sich das vielleicht ja doch. Also ich besitze jetzt einen 3DS und bin damit wieder so halbwegs im Handheld-Markt mit drin, könnte man sagen. Und wie wir ja in letzter Zeit auch schon des Öfteren mal besprochen haben, für die Podcast-Hörer hier auch nochmal quasi zum Nachholen, könnte ja durchaus auch sein, dass du vielleicht in Zukunft doch nochmal eine PS Vita dir anschaffst. Das ist auch durchaus möglich, dadurch, dass ich jetzt nämlich auch PS Plus besitze. Juhu! Und das heißt, es ist nicht nur möglich, sogar auch wesentlich wahrscheinlicher als vorher. Also tatsächlich kehrst du so vielleicht doch ein bisschen wieder in den Handheld-Bereich zurück. Mal sehen, ob der mich diesmal überzeugen kann oder nicht. Naja, es wird schon klappen. Also gerade der 3DS und die PS Vita haben ja doch schon recht hochwertige Spiele. Ja, das hatte der DS und die PSP auch, aber das wirklich hat das mit uns beiden oder mit uns drei nie so funktioniert. Aber schauen wir mal. Ja gut, kenne ich. Aber ich bin ja auch niemand, der gerade auf dem Rückweg ist zum Handheld-Markt. Ich bin mit meinem PC glücklich und zufrieden und brauche nichts anderes. Das Einzige, was wahrscheinlich dann wirklich mal vielleicht ansteht, ist der Kauf einer neuen Konsole. Wenn dann die neue Generation rauskommt. Und falls es ein paar Exklusivspiele gibt, die mich dann doch zu sehr interessieren. Aber das warten wir jetzt mal ab. Das schauen wir mal. Ja gut, dann starten wir doch direkt mal in die Folge diese Woche. Auch diese Woche haben wir wieder News für euch und vor allem haben wir diesmal auch mal wieder ein News-Update für euch. Wir haben das schon öfters mal gehabt, dass wir ein kleines Update haben zu manchen News-Meldungen und das einfach vorweg machen. Diese Woche im News-Update werden wir über Nintendo reden, was wir erst letzte Woche quasi angesprochen hatten. Nämlich die Petition, die im Internet lief für das Aufheben des Region-Locks. Dazu gibt es was Neues zu vermelden und das wird Joe euch gleich mitteilen. Dann starten wir in die eigentliche News-Sektion. Am Anfang mit Ubisoft und auch so ein bisschen quasi im kleinen News-Update, aber da wir das nie richtig als News-Meldung hatten, haben wir es in die normalen News mit reingenommen, nämlich etwas zu Rayman Legends. Und zwar hat sich Ubisoft dazu geäußert, wie das zu der Verschiebung kam und auch allgemein ein bisschen Erklärung quasi geleistet dazu. Wir haben das damals, glaube ich, am Rande mal erwähnt beim PlayStation Reveal, als eben Ubisoft besprochen wurde von uns. Und da werde ich dann auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Als nächste News gibt es dann etwas, sagen wir jetzt mal, nicht unbedingt Trauriges, aber etwas, das einem durchaus Sorgen machen könnte, potenziell, und zwar zu Atlus, einem japanischen Videospielentwickler. Den meisten von euch wird das wahrscheinlich was sagen, da wird euch dann Joe ausführlicher was zu erzählen. Und die letzte News für heute vor dem Hauptthema dann ist, etwas, denke ich, sehr Spannendes für sämtliche Spieler, egal ob sie jetzt mit Kickstarter schon viel zu tun hatten oder nicht. Es geht nämlich dabei um Double Fine und ihr Broken Age, ehemals Double Fine Adventures. Auch da gibt es etwas sehr Wichtiges zu vermelden und das wird dann auch eine relativ belebte Diskussion bei uns beiden geben, glaube ich. Und führt uns dann sehr gut ins Hauptthema ein, dass diese Woche eben die Ouya sein soll. Wie wir schon angekündigt hatten, werden wir die Ouya auch behandeln und das haben wir uns gleich diese Woche mal vorgenommen. Das heißt, diese Woche nehmen wir uns dann direkt die Ouya zur Brust und das passt ja ganz gut zum Kickstarter-Thema. Aber ich würde sagen, dann starten wir direkt in die News, beziehungsweise mit dem News-Update. Joe, was gibt es Neues zu vermelden von der Nintendo-Front? Genau, also wir haben ja vor 2 Wochen schon gesagt, dass diese Petition ins Leben gerufen wurde, wonach Nintendo dazu aufgerufen wurde, den Region-Lock endlich von seinen Konsolen zu verbannen. Und es gab jetzt nicht direkt auf die Petition eine Stellungnahme, aber findige Game-Journalisten haben in Interviews von der E3 rumgekramt und dann halt gefunden, dass Iwata sich nämlich auf der E3 schon am Interview mit IGN schon mal zum Region Lock geäußert hat, weil man ihn darauf angesprochen hat, warum man den Region Lock denn nicht entfernt. Iwata hat sich dazu geäußert, dass er seiner Meinung nach ist der Region Lock keine Restriktion, denn er sagt, Nintendo veröffentlicht seine Spiele eh alle weltweit. Nintendo habe diese Philosophie schon historisch so verfolgt und habe nicht vor, das zu ändern. Und der wichtigste Grund sei, dass es gäbe so viele Regionen auf der ganzen Welt und jede Region habe so eigene kulturelle Eigenheiten oder legale Restriktionen. Und die verhindern eben, dass Spieler auf der ganzen Welt die Freiheit bekommen, alles zu spielen, was sie wollen. Er hofft, dass die Spieler das eben verstehen oder Verständnis dafür aufbringen können, weil er sagt, das werde ja nicht aus geschäftlichen oder wirtschaftlichen Gründen gemacht, sondern das habe eben solche Gründe. Was ich dazu sagen kann, ist Bullshit. Sehr schön zusammengefasst schon mal. Erstens, mir ist schon klar, dass Nintendo alle seine Spiele weltweit veröffentlicht, auch und darum geht's ja nicht. Es geht ja eben auch um Third-Party-Spiele. Und das ist wieder etwas, wo ich mir halt denke, ich weiß nicht, ob Nintendo bewusst ist, dass ihre Konsolen auch aus mehr bestehen als aus Nintendo First-Party-Titeln. Das mag auf ihren Home-Konsolen momentan nicht so sein, aber auf den Handhelds ist es durchaus noch so, dass die Third-Party-Front sehr stark vertreten ist. Und außerdem ist es völlig gelogen, dass Nintendo diese Philosophie schon historisch verfolgt hat. Das mag für die Home-Konsolen gelten, aber vor dem Nintendo DSi gab es keinen einzigen Nintendo-Handheld, der region-locked war. Das heißt, wenn man jetzt den DSi noch ein bisschen rausnimmt und sagt, okay, erst seit dem 3DS ist der 3DS der erste richtige Handheld von Nintendo, der region-locked ist. Also zu sagen, ja, Nintendo hat das schon immer so gemacht, ist halt, ja, einfach schlicht und ergreifend gelogen. Und ich weiß auch nicht, warum diese kulturelle oder legale Restriktion, das Argument verstehe ich auch nicht. Warum können das Microsoft, warum kann Sony das machen? Ich wüsste auch nicht, wann jemals irgendwelche kulturellen Dinge da irgendwie so gefährlich geworden sind, dass Nintendo da irgendwie Schaden davon genommen hat. Ich kann schon nachvollziehen, dass es da vielleicht Regionen gibt, wo man vielleicht keine Spiele verkaufen sollte, wo man gegen Muslime schießt oder sowas. Aber ich glaube auch an der Front habe ich noch irgendwie keine Beschwerden dazu gehört. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese legalen Restriktionen wie zum Beispiel Age Restrictions und so weiter, dass die jetzt sage ich mal, so eine große Rolle spielen, zumal Importieren eh von Leuten gemacht wird, die normalerweise schon sehr, sehr viel älter sind, weil Importieren auch in der heutigen Zeit im Internet noch nicht so einfach ist, ohne Kreditkarte und so weiter. Dementsprechend ist das für mich einfach kein Argument und ich bringe da überhaupt kein Verständnis dafür auf, wenn er das jetzt so begründet. Also da müssen schon bessere Gründe her, um mir das zu begründen, warum Region Locks keine Restriktionen sind und warum die weiterhin gemacht werden sollten. Also völlig unverständlich für mich. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, du hast eigentlich schon die meisten Punkte genannt und ich kann das eigentlich hauptsächlich nur unterstreichen. Also alles, was ich sagen würde, hast du eigentlich auch schon gesagt. Grundlegend halte ich es auch für sehr hanebüchen und sehr an den Haaren herbeigezogen, was er da gesagt hat. Und ich finde auch die ganzen einzelnen Argumente der Begründung, alle kann man sehr gut, wie du schon gemacht hast, gerade super aushebeln. Ich meine, was soll es denn da für Probleme geben? Er spricht ja nicht davon, dass es in dem Sinne verschiedene kulturelle Geschmäcker gibt und dass es deswegen wahrscheinlich, also das Nintendo deswegen sagt, naja, man braucht es quasi nicht, sondern sie sagen ja wirklich spezifisch, man sollte es dann da nicht veröffentlichen aufgrund der kulturellen Begebenheiten. Und das, da möchte ich aber bitte ein Beispiel haben, vor allem das gute Beispiel, was du gerade gesagt hast mit Altersbeschränkungen, das wird sowieso ohnehin kontrolliert beim Import, ist sowieso super wichtig und importieren läuft meistens sowieso von Leuten, die älter sind und zum anderen, es geht hier um Nintendo-Konsolen. Ich glaube, das ist die Konsole auf dem Markt, die mit Abstand am wenigsten Spiele über 16 oder 18 hat. Also ich meine, ja, die meisten Spiele sind sowieso nicht groß davon betroffen, weil die meisten First- und Third-Party-Titel für die Konsolen eben nun mal sowieso nicht besonders, ne, sagen wir mal, brutal sind. Klar, das ist jetzt bei der Wii U vielleicht ein bisschen was anderes geworden, aber naja, es geht ja auch um alle anderen Konsolen. Also ich halte es auch für sehr fragwürdig. Und ich muss allerdings auch dazu sagen, dass das jetzt natürlich so ist, wie du schon gerade beschrieben hast. Das ist aus einem Interview, das zu E3 geführt wurde, bevor Microsoft seine große 180-Wende gemacht hat und bevor es eben aufgrund der Microsoft 180-Wende, ich meine, man muss immer damit dazu sehen, dass eben die Petition auch ein bisschen aufgrund dessen entstanden ist, weil man eben gesehen hat, sowas kann helfen. Auch bevor eben die Petition entstanden ist, wurden diese Aussagen getroffen. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht 100% sicher, ob sich Nintendo das nicht auch noch anders überlegen könnte. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Ich sage nur, es könnte durchaus potenziell noch passieren, weil es eben keine Aussage und keine Reaktion auf Microsofts 180-Event ist und auf die Petition, die die Fans gestellt haben, sondern wirklich vor dem Ganzen passiert ist. Und ich meine, dass Videospielentwickler beziehungsweise in dem Fall eben Hardwareentwickler und große Firmen nicht unbedingt 100% zu ihrem Wort stehen müssen, das haben wir ja nun bei Microsoft gerade gesehen, dass die auch 100%ig und fest gesagt haben, nein, nein, nein, es bleibt alles so, wie es ist. Und dann 2 Wochen später haben sie es ganz komplett gekippt. Also von daher sagen wir jetzt mal, das ist auf jeden Fall noch nicht gegessen, aber ja. Ja, Nintendo halte ich da aber für sehr viel konservativer und sehr viel. Ich glaube es auch, zumal außerdem hat Iwata halt getätigt. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Ich bin auch der Meinung, dass da wahrscheinlich nicht mehr viel passiert. Ich sage einfach nur, man muss halt mit Vorsicht genießen. Das ist jetzt kein definitives Nein, weil eben zu dem Zeitpunkt die Infos, die wir jetzt haben, noch gar nicht existierten für ihn. Aber trotzdem, ja. Also ich finde auch sehr, sehr, sehr flapsig begründet. Und ich weiß auch gar nicht, warum er es in dem Moment eben so flapsig begründet hat. Also man muss sich doch irgendwas Besseres dafür ausdenken können. Zu dem Zeitpunkt damals hätte man sogar noch sagen können, naja, Microsoft macht es ja auch. Ich weiß auch nicht. Also sehr, sehr komisch auf jeden Fall die Reaktion da drauf. Aber zumindest, so als kleines Update eben, gut sieht es auf jeden Fall nicht aus für die Petition. Nicht, dass es jemals richtig besonders gut für sie ausgesehen hätte, aber nachdem man jetzt nochmal so Iwata quasi auf dem Papier hat, wie er eben schon vor der ganzen Aktion da was zu sagt, ja, schwinden die Chancen ein bisschen mehr noch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die eigentlichen News über, die eben nicht Updates sind, beziehungsweise das erste ist ja so ein halbes Update quasi. Nochmal kurz zum Recap, auch wenn das wahrscheinlich nötig sein wird. Es geht jetzt bei den nächsten News um Ubisoft beziehungsweise Rayman Legends. Und Rayman Legends war ja angekündigt für die Wii U als Exklusivtitel. Als Launch-Titel, glaube ich, sogar schon. Als Launch-Titel. Oder im Launch-Fenster. Es soll auf jeden Fall relativ früh erscheinen. Richtig, im Launch-Fenster, also nicht als Launch-Titel. Launch-Titel von Ubisoft war ja Zombie U, das wird auch noch eine Rolle spielen in dieser Meldung. Und im Launch-Fenster, nämlich am 28. Februar, war Rayman Legends angekündigt, exklusiv für die Wii U. Und dann hat ja Ubisoft kurz davor einen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, wir verschieben das Spiel jetzt nach hinten, und zwar sehr drastisch nach hinten, nämlich um ein halbes Jahr, und bringen es außerdem als Multiplattform-Titel raus. Das heißt also, die Verschiebung von einem halben Jahr war wahrscheinlich, um eben die Ports schon fertigzustellen und es Multiplattform auf allen Plattformen gleichzeitig rauszubringen, weil es jetzt eben noch eine Xbox 360 und eine PS3-Version geben soll. Da fühlten sich natürlich viele Wii U-Käufer und Wii U-Fans und auch Rayman-Fans sehr von den Kopf gestoßen, weil es eben ja ein Spiel, das exklusiv sein sollte und am 28. Februar erscheinen sollte, hieß dann, es erscheint ein halbes Jahr später und eben nicht mehr exklusiv. Zu Recht haben sich ja viele Leute darüber aufgeregt, uns inklusive. Das einzige Mal, das wir es erwähnt haben, war eben bei diesem PlayStation-Event, wo wir einmal nur kurz gesagt haben, shame on you, Ubisoft. Ich glaube, das war so ungefähr das, wie wir uns dazu geäußert haben. Da stehen wir auch weiterhin zu. Allerdings hat jetzt Ubisoft in einem Interview begründet, wie es denn da eben dazu gekommen ist. Nicht, dass es unbedingt verständlicher wäre, aber es ändert doch nochmal so ein bisschen was, finde ich zumindest. Es ging nämlich dabei um ein Interview mit dem CEO von Ubisoft, mit Yves Guillemot, und der hat nämlich gesagt, dass die Entscheidung dafür gefallen ist, weil man die Verkaufszahlen von Zombie U gesehen hat. Zombie U war ja eben der Ubisoft-Launch-Titel für die Wii U, und Zombie U hat sich anscheinend so unfassbar schlecht verkauft, dass Ubisoft eben zu diesem Schritt sich genötigt fühlte. Nach eigenen Aussagen war es wohl sehr weit von einem Profit entfernt. Das heißt, es ist wirklich ein Minusgeschäft gewesen für Ubisoft. Und entsprechend, und weil wahrscheinlich auch die Verkaufszahlen eben nicht ganz so waren von der Hardware, wie sich Ubisoft das vorgestellt hatte, haben sie gesagt, okay, das können wir uns mit Rayman Legends nicht erlauben. Da steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Production Value drin. Wenn sie das ähnlich schlecht verkauft, dann haben wir ein Riesenproblem. Deswegen haben sie es eben zurückgezogen und eine Multiplattform-Release angekündigt. Zu Zombie U hat er sich entsprechend im Interview auch geäußert und ganz klipp und klar gesagt, es ist kein Sequel geplant. Er hat sogar spezifisch gesagt, there are no plans or a desire to make a sequel. Also sie haben weder Pläne noch in irgendeiner Form den Wunsch, ein Sequel zu machen. Was finde ich sehr finit klingt. Also es klingt wirklich nach, okay, nee, auf gar keinen Fall. So ein bisschen das gebrannte Kind scheut das Feuer. Sie haben jetzt außerdem auch gesagt, sie werden einfach erstmal Weihnachten abwarten. Rayman Legends erscheint jetzt ja am 2. September, nee, am 3. September, glaube ich, für die Konsolen eben, also auch für die Wii U, aber eben auch für die Xbox 360 und PS3, und sie werden sich jetzt einfach mal das Weihnachtsgeschäft angucken, nach eigener Aussage, und abwarten, wie es da läuft, und nach dem Weihnachtsgeschäft dann Entscheidungen für zukünftige, sagen wir jetzt mal, Pläne mit der Wii U und wahrscheinlich auch zukünftige Softwareentwicklungen auf der Plattform nachdenken. Grundlegend muss man natürlich mal jetzt gleich vorweg sagen, das klingt natürlich alles überhaupt nicht gut für die Wii U, wie ich finde. Ubisoft, einer der großen Publisher, einer der großen Spieleentwickler, die noch für die Wii U exklusiv entwickelt haben mit Zombie U und eben Rayman Legends ursprünglich, hat zum einen Rayman Legends jetzt als Exklusivtitel ja schon vor einiger Zeit zurückgezogen und sagt jetzt zusätzlich noch, sie schauen einfach mal, wie es jetzt im Weihnachtsgeschäft mit Rayman Legends auch läuft, und wahrscheinlich auch mit den Verkaufszahlen der Wii U, um über die Zukunft zu entscheiden, und damit stellen sie ja quasi schon in Aussicht, sie könnten es natürlich auch klammheimlich machen und das nur intern haben, aber sie machen es öffentlich, sie stellen schon in Aussicht, dass eben die Wii U keine große Unterstützung mehr kriegt, wenn das Ganze nicht läuft. Und das ist noch so ein weiterer, naja, sagen wir mal, Tiefschlag für die Wii U. Nicht, dass davon nicht schon genug gegeben hätte. Ich bin immer noch der Meinung, dass es trotzdem ein scheiß Move war. Zum einen, weil man Zombie U und Rayman Legends, finde ich, überhaupt nicht vergleichen kann. Zum einen, weil Rayman Legends einfach eben die Rayman-Franchise ist und damit eine wesentlich größere Fanbase hat. Und zum anderen, weil, glaube ich, Rayman Legends von den beiden Titeln der wesentlich größere und erwartetere war. Also ich glaube, Zombie U war so ein Gimmick-Ding, wo viele Leute gesagt haben, hey, das könnte cool sein. Aber ich glaube nicht, dass es an Rayman Legends rangekommen ist, was eben Fanerwartung angeht. Das heißt also, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man das hätte machen müssen. Ich glaube, Rayman Legends hat sich trotzdem besser verkauft. Andererseits, wenn die Zombie-U-Zahlen so schlecht waren, dass es wirklich sehr weit vom Profit entfernt war, hatten sie vielleicht trotzdem Angst, dass sie, selbst wenn es sich signifikant besser verkauft, immer noch unter der Marke liegt, die sie erreichen müssen, um damit Geld zu verdienen. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich finde Move auch immer noch nicht so gut, denke aber auch, also ich kann dein Argument nachvollziehen, dass du sagst, es ist ein ganz anderes Spiel. Ich denke aber auch, dass es vor allem eher darum geht, weniger darum, dass das Zombie U jetzt allein nur gimmicky und so war. Ich weiß, dass vielen Wii U-Spielen das Spiel auch durchaus gefallen hat und so, vor allem, weil es halt ein eher erwachseneres Feeling hatte und Core-Spiel war. Aber das ist, glaube ich, auch genau das Problem. Und zwar, es geht ja mal gar nicht mal darum, dass die Rayman Fan bis jetzt vielleicht so viel größer ist, sondern einfach darum, dass Rayman sich einfach für eine Nintendo-Konsole einfach besser eignet. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass sich mittlerweile Titel, die ab 18 sind, oder generell, sag ich mal, erwachsenere Titel, sich auf der Wii U einfach schlecht verkaufen. Weil anscheinend auch die Käuferschaft dieser Konsole eben nicht an diesen Titeln interessiert ist oder nicht so groß. Und dementsprechend glaube ich, dass ein Rayman von allein durch sein Jump'n'Run-Genre schon sehr viel eher Anklang gefunden hätte. Und zum anderen bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das so... Also ich frage mich, wie viel die Entwicklung von Zombie U gekostet hat, weil so viel ich weiß, hat sich Zombie U über 400.000 Mal verkauft, was meiner Meinung nach nicht eine so schlechte Zahlen sind, wenn ich mir die Hardware-Basis der Wii U anschaue und wie lange sie bisher auf dem Markt ist. Ja. Erscheint mir 400.000 schon einigermaßen okay zu sein. Wenn sich jetzt Yves Guillemot jetzt hinstellt und sagt, wir haben da sogar relativ viel Verlust draus gemacht, frage ich mich, wie viel Geld diese Produktion gekostet hat. Natürlich geht es nicht nur um Geld, sondern wahrscheinlich auch um Ressourcen. Also in der gleichen Zeit hätte man auch was anderes entwickeln können, wahrscheinlich. Aber trotzdem frage ich mich dann doch, wie viel hätte das Spiel denn bitte verkaufen müssen, um wirklich erfolgreich zu sein? Das ist natürlich auch so eine Frage. Und zum anderen natürlich kann ich deine Sorge teilen. Ubisoft ist meiner Meinung nach noch eine der großen, jetzt mal neben EA und Activision und so weiter, die auf jeden Fall die Wii U noch voll unterstützen. Also alle großen Ubisoft-Titel, die noch dieses Jahr erscheinen, kommen alle auf die Wii U. Also jetzt auch Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Black Flag, Splinter Cell Blacklist, also die kommen alle. Ja. Und das ist so, das sind momentan so die, also sozusagen die Spiele, die Core-Spiele, die Wii U auf jeden Fall noch kriegt. Wenn jetzt Ubisoft ab nächstem Jahr sagt, nee, das machen wir jetzt auch nicht mehr, die Arbeit, weil jetzt wir dann vielleicht auch gar keine PS3 und 360-Version mehr machen, sondern nur noch Next-Gen, ja, dann müsste sich Nintendo auf jeden Fall noch mal mehr Sorgen machen als sonst. Also man weiß ja, dass Iwata neulich in einem Investoren-Q&A anscheinend sich zu der aktuellen Situation auch geäußert hat und dass er da auch versucht hat, noch mal bei den Third-Parties für die Wii U zu werben. Aber man muss erst mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Also es gäbe auf jeden Fall bessere Nachrichten für Nintendo. Ja, definitiv. Aber du hast natürlich grundlegend recht. Also es ist sowieso auch so eine Frage. Zum einen die Entscheidung, ob es wirklich eine gute Entscheidung war, Rayman Legends eben nicht mehr exklusiv zu machen, zumal das natürlich auch trotzdem auf der Wii U bedeuten kann, dass es trotzdem weniger Leute spielen. Es wurde so weit nach hinten verschoben und vielleicht auch aus Prinzip sagen Leute, dann ist es mir jetzt auch egal. Ich habe mich halt auf ein Exklusivspiel gefreut. Und zum anderen, ob es nicht vielleicht ein Stück weit auch, naja, nicht unbedingt Missmanagement auf Ubisoft-Seite war, aber dass man eben vielleicht doch schon ein bisschen zu viel erwartet hat von dem Start der Nintendo-Konsole und eben der Käuferschaft. Ich meine, die Sache natürlich, die 400.000 finde ich auch nicht so wenig. Andererseits muss man auch dazu sagen, man hätte auch mit mehr rechnen können, wenn sich eben die Konsole am Anfang wesentlich besser verkauft hätte. Ich glaube einfach, dass der Wii U-Start, ich glaube, Ubisoft hat sich da ein bisschen mehr erwartet. Ubisoft ist ja eigentlich auch traditionell eher einer von denen, die sehr offen gegenüber neuen Konsolen sind und die auch sehr stark unterstützen. Ich glaube, das war bei der Wii auch nicht anders. Also Ubisoft war auch einer der größten Publisher immer noch für die Wii. Und auch Entwickler für die Wii. Ich meine, da gab es auch viele No-Games und so weiter, aber trotzdem, Ubisoft hat die Wii eigentlich dauerhaft unterstützt. Definitiv. Und diesmal scheint es einfach ein bisschen nach hinten losgegangen zu sein. Ja, absolut. Und das ist halt aber trotzdem ja die Frage eben, wie teuer war denn Zombie U? Weil, wie gesagt, er hat wortwörtlich wirklich gesagt, es war nicht mal ansatzweise nahe an einem Profitziel, das erreicht werden müsste, damit es irgendwie Geld verdient. Also war auf jeden Fall ein Verlust für Ubisoft. Ja, auf jeden Fall in dem Lichte, finde ich, ist es ein bisschen verständlicher, warum Ubisoft das gemacht hat und warum sie auch zu einem relativ drastischen Schritt gegriffen haben, wirklich gesagt haben, okay, wir verschieben das komplette Launch und machen einen kompletten Multiplattform-Titel draus. Weil eben derartige Profitsverluste beziehungsweise einfach allgemein Verluste mit so einem Spiel sich ja auch in Ubisoft nicht leisten kann. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über. Atlus, eine nicht ähnliche Geschichte, aber auch diesmal wieder nichts eigentlich wirklich Positives. Atlus, das kennen manche vielleicht als Entwickler der Shin Megami Tensei-Reihe oder auch Catherine haben sie auch neulich gemacht, habe ich auch letztens im Tasty gehabt, Atrian Odyssey und so weiter. Also schon eine relativ bekannte Software-Schmiede, die sich auf sehr japanische JRPGs und so konzentriert und auch manchen von euch vielleicht ein Begriff ist. Und zwar ist es so, dass nicht Atlus selbst, sondern die Mutterfirma von Atlus, nämlich Index Corporation, Ende Juli einen Insolvenzantrag gestellt hat, da die Firma über 24,5 Milliarden Yen Schulden hat. Und was umgerechnet ungefähr 188 Millionen Euro entspricht. Und ja, also sozusagen jetzt Insolvenzantrag gestellt hat. Und vorausgegangen ist dem aber noch etwas anderes, nämlich etwas Schlimmeres. Also wenn es allein nur jetzt die Schulden wären, wären es schon schlimm genug. Aber vorausgegangen ist eine Polizeirazzia Mitte Juni, denn Index wird beschuldigt, zusammen mit anderen Firmen illegale sogenannte Roundtrip-Transactions durchgeführt zu haben. Also ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte oder Finanzexperte, aber stell dir es einfach so vor, Roundtrip-Transactions zwischen Firmen, es bedeutet, dass Firmen sich gegenseitig unnötige Assets hin und her verkaufen, wieder zurückverkaufen, um so den Schein zu wahren, dass die Firmen noch profitabel sind. Also da wird sozusagen mehr Geschäfte gemacht, mehr verkauft und gekauft, als eigentlich überhaupt da ist. Ja. Diese Prozedur ist in Japan mittlerweile illegal und verboten. Anscheinend ist das jetzt aufgeflogen. Also es gab eine Polizeirazzia und das Ganze flog auf, dass die Firma Index nicht so gesund ist, wie es den Anschein hatte, sondern in Wirklichkeit ja bankrott ist eigentlich mehr oder weniger. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das jetzt für die Zukunft von Atlus? Zunächst mal hat sich Atlus dazu geäußert und gesagt, das soll die demnächst erscheinenden Atlus-Spiele allesamt nicht beeinflussen. Also diejenigen, die jetzt alle gespannt warten auf von mir aus Dragon's Crown für die PS3 oder Vita oder auch Atrian Odyssey 4, was bald für ein 3DS erscheint, auch Shin Megami Tensei 4, das in den USA bald erscheint. Das soll alles überhaupt kein Problem sein. Das wird alles wie geplant erscheinen. Ob es jetzt aber Probleme gibt bei Spielen, die noch nicht so angekündigt sind oder deren Lokalisierung noch nicht feststand, zum Beispiel Shin Megami Tensei 4 wurde schon von Nintendo angekündigt, dass es in Europa erscheint. Wir haben bis heute aber keinen Release-Termin. Ob das zum Beispiel das da noch beeinflussen könnte oder nicht, ist halt die Frage. Fest steht, dass, so wie es aussieht, Atlus auf jeden Fall einen neuen Käufer finden muss, sofern es nicht auf eigenen Beinen stehen kann, wo ich mir nicht so ganz sicher bin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Atlus eigentlich relativ gesund ist an sich und auch durchaus als Spiele-Publisher tätig ist und tätig sein kann. Fest steht aber auch, dass es sich für einige der großen drei oder für alle der großen drei meiner Meinung nach lohnen würde, Atlus einfach zu kaufen. Ich meine, klar, Atlus-Titel sind jetzt vielleicht nicht die großen AAA-Blockbuster-Titel, aber meine Persona ist vielleicht das Größte, was sie haben, aber sie haben durchaus sehr qualitativ hochwertige Titel, die vielleicht ein bisschen nischig sind, dadurch, dass sie auch ihre JRPGs sehr meistens sehr schwer sind und auch einen sehr hohen, eher für Hardcore-Spieler gedacht sind, aber durchaus beliebt sind bei vielen Hardcore-Spielern. Zum Beispiel Nintendo wäre vielleicht momentan das Offensichtlichste. Ich meine, es sind schon sehr viele Serien momentan exklusiv für Nintendo-Serien. Atrian Odyssey, einige Megami Tensei-Teile und so weiter. Würde sich also für Atlus, für Nintendo schon lohnen, aber genauso für Sony wird es sich lohnen, weil Persona ist zum Beispiel das große Ding auch oder eine der großen JRPG-Reihen auf der PS2 gewesen und Persona 4 Golden auch das wahrscheinlich beste Spiel, was momentan auch für die Vita gibt. Dementsprechend würde es sich für alle lohnen, selbst für Microsoft, wenn sie den Japan-Markt noch irgendwie retten wollen, in Anführungszeichen. Man kann also gespannt sein, wie sich das mit Atlus weiterentwickelt. Ich glaube, man muss keine Angst haben, dass Atlus aufhört zu existieren, aber es wird gespannt sein, wie das mit Atlus weitergeht, ob sie einen neuen Besitzer finden oder ob sie demnächst einfach wieder auf eigenen Beinen stehen werden. Ja, absolut. Grundlegend glaube ich auch, so wie du es gerade schon gesagt hast, und ich glaube, es ist so fast der interessanteste Punkt daran, dass es auf jeden Fall für alle drei großen Hardware-Hersteller super interessant wäre, gerade für Nintendo, glaube ich, aber auch für die anderen 3, auch für die anderen zwei auf jeden Fall. Bleibt jetzt abzuwarten. Grundlegend, glaube ich, wäre für Atlas wahrscheinlich, oder für, zumindest für die Fans wahrscheinlich, das Beste, wenn Atlas einfach auf eigenen Füßen steht. Jetzt haben wir natürlich vorhin auch schon drüber geredet, dass aber trotzdem Atlas eben fest zu dieser Index-Firma gehört. Und dadurch, dass die einen so horrende Schulden hat, kann es halt gut sein, dass Atlas dann entsprechend einfach verkauft werden muss, weil es eben Firmeneigentum ist und entsprechend auch verkauft wird, so ähnlich wie wir es damals bei THQ gesehen haben, um eben die Schulden zu bezahlen, selbst wenn Index danach zerfällt, was auf jeden Fall der Fall sein wird. Also nicht auf jeden Fall, aber da gehen wir jetzt mal stark von aus, dass es der Fall sein wird. Und wenn es natürlich zum Verkauf angeboten wird, dann sollte man davon ausgehen, dass auch jemand zuschlägt. Gerade weil das halt ja einfach ein sehr, sehr, also gerade für JRPGs und in Japan eben ein sehr, sehr bekanntes und großes, größeres Studio ist. Von daher bleibt jetzt mal abzuwarten, was eben daraus wird. Grundlegend ja, sollte man mit Spannung auf jeden Fall erwarten, was das eben für die Zukunft der Franchise bedeutet. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, eben gerade weil die Shin Megami Tensei Sachen und allgemein auch, weil Atlas eben sehr gut verteilt über den Markt quasi seine Produkte verkauft eben und auf jeder Konsole irgendwie was hat, auch auf den Handhelds. Wenn das natürlich exklusiv von Nintendo wandert, dann kann es natürlich durchaus sein, dass es dann eben auch nur exklusiv für Nintendo erscheint und Fans entsprechend ja, auf das ein oder andere Spiel verzichten müssen, mit dem sie sonst hätten wahrscheinlich fest rechnen können. Bleibt jetzt mal abzuwarten, was daraus wird, aber ja, durchaus spannend. Ich meine, grundlegend ist schon mal gut, dass man auf jeden Fall weiß, dass Atlas gut geht und dass es entsprechend eigentlich kaum Einfluss auf die haben wird und auf die Projekte, die jetzt eben kurz vor der Fertigstellung stehen oder schon fertig sind und nur noch veröffentlicht werden müssen. Ich denke, das ist, glaube ich, so erstmal das Wichtigste für die Fans gerade. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News über. Und das betrifft mal wieder und nochmal Kickstarter, beziehungsweise nicht unbedingt direkt Kickstarter, sondern eben eins der bekanntesten und, denke ich mal, exemplarischsten Beispiele für Kickstarter-Kampagnen, die wir so haben. Und auch eine der, also die erste große Kickstarter-Kampagne, die so diesen Kickstarter-Hype quasi ausgelöst hat. Und zwar geht es dabei eben um Double Fine und Double Fine Adventures, ehemals Double Fine Adventures, mittlerweile umbenannt in Broken Age. Das Spiel vom ja, Tim Schäfer, das neue, das jetzt demnächst rauskommen sollte und das eben damals in seiner Kickstarter-Kampagne 3,3 Millionen Dollar eingenommen hat, obwohl das eigentliche Ziel 400.000 war. So der erste große Hype quasi, der da entstanden ist und das erste Mal, dass ein Spiel so komplett überfinanziert wurde. Jetzt äußern sich da die ersten großen Probleme, die eben das mit sich bringt. Und zwar hat nämlich Tim Schäfer vor kurzem eine öffentliche Note quasi an seine Backer, aber auch allgemein einfach an alle quasi gerichtet, in dem er erklärt hat, warum es immer noch kein ja, Double Fine Adventures beziehungsweise Broken Age gibt und wie es gerade um die Entwicklung steht. Und hat gesagt, naja, es ist eigentlich folgendermaßen, wir haben jetzt endlich den Designprozess abgeschlossen und konnten entsprechend endlich, ja, also ein halbes Jahr später, einen kompletten Finanzplan erstellen und haben festgestellt, dass die 3,3 Millionen Dollar, die wir jetzt gekriegt haben, obwohl wir nur 400.000 haben wollten, anscheinend doch nicht ausreichen werden, um das Spiel fertigzustellen. Er hat klipp und klar auch zugegeben und gesagt, ja, ich habe das Spiel wahrscheinlich zu groß designt und da klingt wahrscheinlich schon so ein bisschen an, dass er entsprechend, oder vielleicht auch alle bei Double Fine, so ein bisschen, nicht unbedingt der Größenwahnsinn, aber so ein bisschen ja die Entwickler- und Designlust gepackt hat, nachdem sie festgestellt haben, wie viel Geld sie doch eigentlich haben, ohne dass da irgendwie jemand wirklich drauf geguckt hat, was denn eben mit diesem Geld möglich ist. Grundlegend hat er gesagt, wenn es jetzt so weitergehen würde, wie sie es geplant haben, dann würde das Spiel nicht vor Juli 2014 erscheinen, der erste Teil, sie werden es nämlich jetzt splitten, und der zweite Teil nicht vor 2015. Und selbst wenn sie so machen würden, würde ihnen das Geld auf jeden Fall definitiv ausreichen, was sie jetzt zu dem Zeitpunkt haben. Zusammengefasst, sie haben nicht genug Geld. So, sie haben 3,3 Millionen gekriegt, also wesentlich mehr, als sie haben wollten, und es reicht trotzdem nicht aus. Ihre Lösung dafür? Sie haben über verschiedene Dinge nachgedacht und eine der Ideen war natürlich auch, wieder zurück zu Kickstarter zu gehen. Eigentlich haben sie sich nicht dafür entschieden, weil ich glaube, das wäre der Shitstorm des Jahrtausends gewesen, wenn sie eine zweite Kickstarter-Kampagne gestartet hätten. Ihre Lösung dafür ist jetzt, sie teilen das Spiel, wie gesagt, in zwei Teile auf, werden den ersten Teil Anfang 2014 herausbringen und zwar über Steam Early Access, das heißt also eine Art Beta-Version. Und werden sich dann mit den Verkaufs, Gewinn, den sie dadurch erzielen, die Fertigstellung des zweiten Teils finanzieren, der dann im April bzw. Mai 2014 folgen soll. Und dann umsonst ist für alle Leute, die den ersten Teil gespielt haben, alle Kickstarter-Backer kriegen nach wie vor das Spiel. Sie kriegen eben über diesen Early Access und einen frühen Beta-Zugang, kriegen sie eben im Early Access den ersten Teil und kriegen dann auch umsonst, wie alle anderen, auch eben den zweiten Teil. Sodass sich für die quasi nichts ändert, außer dass es sich eben weiter nach hinten verschiebt. Trotzdem hat das Ganze für enorm viel Unmut gesorgt und vor allem auch für Verwirrung, weil er sich nämlich kurz danach nochmal geäußert hat und nämlich gesagt hat, dass er es nochmal klarstellen möchte, dass es eigentlich nicht so ist, dass sie mehr Geld brauchen. Was jetzt, ja, eigentlich müsste man jetzt sagen, das ist schlicht und ergreifend gelogen, weil sie brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Trotzdem sorgt es natürlich für noch mehr Verwirrung, wenn er sagt, naja, eigentlich brauchen wir doch nicht mehr Geld. Fakt ist schlicht und ergreifend, es wird in zwei Teile aufgeteilt und die beiden Teile werden Anfang 2014 beziehungsweise im zweiten Quartal 2014, also April und Mai, erscheinen und wird eben zum Teil über Early Access mitfinanziert von den Leuten, die es eben am Anfang kaufen werden, weil ja schlicht und ergreifend das Geld nicht reicht. Ich denke, das, was man jetzt als erstes dazu sagen kann, ist, dass das, glaube ich, für einige Ernüchterung gesorgt hat, was eben Kickstarter angeht. Und da haben wir auch in dem Sinne schon mal drüber diskutiert, Joe und ich, im Vorhinein und werden das jetzt entsprechend auch nochmal ansprechen, was unsere Punkte da so waren. Ich glaube, das größte Problem, was man jetzt eben dabei sieht, ist eben, dass beim Kickstarter Projekten, die eben selbst finanziert sind, oft der Publisher fehlt. Und obwohl das der größte Vorteil ist, dass der Publisher fehlt, weil er natürlich ein Stück weit die Kreativität einschränkt und nur an Geld denkt, ist es auch ganz praktisch, dass der Publisher nur an Geld denkt. Und das haben wir auch schon öfters mal gesagt, es braucht eben jemanden in so einer Entwicklung, der nur an Geld denkt, damit man überhaupt jemanden hat, der auch mal eine Bremse ziehen kann und klipp und klar sagen kann, ihr habt jetzt 2 Jahre Zeit zur Entwicklung und so viel Geld, mehr gibt es nicht, macht jetzt damit was. Weil gerade in dem Fall, wenn jetzt ein halbes Jahr lang anscheinend designt wurde, was ja alles schon Geld kostet, um dann festzustellen, dass man sich mit dem Design komplett überhoben hat und viel zu groß designt für das Geld, das man hat, das wäre mit einem Publisher nicht passiert. Grundlegend bin ich jemand, der sagt, ich finde es gar nicht so schlimm, ich finde die Lösung, die sie gewählt haben, auf jeden Fall die bestmögliche Lösung. Ich muss nur sagen, die Kommunikation war ultra lausig. Diese ganze Verwirrung, wie das jetzt genau läuft, was das jetzt bedeutet, dass zu wenig Geld da war, hätte man einfach kommuniziert. Es gab ein paar Probleme, wie wir dieses ganze Geld richtig aufwenden. Es gab ein paar Probleme mit der Durchführung des Projekts, aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, es auf die Art und Weise zu machen, wie wir es letztendlich gemacht haben, ohne diese ganze Erklärung davor wegzuschicken. Einfach nur zu sagen, so wird es jetzt laufen. Ich glaube, da wären alle wesentlich mehr zufriedener gewesen, als dass Tim Schäfer erstmal 20, 30, 40, 50 Zeilen davor darüber sinniert, warum es schiefgegangen ist und was genau schiefgegangen ist. Und da wäre, glaube ich, ein bisschen weniger Ehrlichkeit wäre in dem Fall mehr gewesen. Ja, ich glaube auch, dass das einige ernüchtert hat. Vor allem, klar, man muss natürlich dazu sagen, als sie damals die Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen haben, war es noch nicht so, dass sie schon ein Design fertiges im Kopf hatten. Also man kann jetzt ihnen nicht vorwerfen, sie wollten ein 400.000-Dollar-Spiel machen und jetzt reicht das Spiel nicht für diese Ausmaße, sondern sie haben sich eben an dem orientiert, was sie letztendlich gekriegt haben und halt gesagt, wir machen das Design jetzt einfach größer, da wir mehr Geld haben. Trotzdem muss ich halt auch sagen, so schlimm oder wie so schlecht Publisher manchmal wegkommen, ich glaube, so manchmal als braucht man schon so eine Bremse und ich glaube, Tim Schäfer ist auch so einer davon, der wirklich auch mal diese Bremse vielleicht braucht oder ich würde auch sagen, so einer wie Peter Molyneux ist vielleicht auch so einer, der dem ich zutrauen würde, dass der so eine Bremse braucht, der eben diese ganze kreative Energie, die diese Männer ja ohne Zweifel haben, eben auch mal so ein bisschen in Grenzen hält und sagt, okay, es gibt auch Sachen, die sind einfach finanziell nicht machbar momentan und deswegen schauen wir euch da jetzt auf die Finger und passen da auf. Ich möchte damit nicht alle Publisher verteidigen, dass alle das jetzt so gewissenhaft machen und so weiter, aber trotzdem habe ich jetzt zum Beispiel bei Double Fine das Gefühl, im Gegensatz jetzt vielleicht zu anderen Kickstarter-Projekten, die jetzt gleich mal von kleineren Indie-Entwicklern gemacht werden, die an sich schon, dadurch, dass sie Indie-Entwickler sind, sehr viel mehr aufs Geld achten müssen und auch sehr viel darauf gucken müssen, okay, wie ist der finanzielle Plan, wie müssen wir das machen, damit wir auch wirklich mit dem Geld zurechtkommen, ist halt Double Fine eigentlich schon sehr, ein Veteran, was Spielentwicklung angeht, die vorher immer Publisher hatten, die vielleicht ihnen vorher auf die Finger geguckt haben, mittlerweile es nicht mehr haben, sich jetzt in dieser Freiheit sozusagen wohlfühlen, aber dann, ja, sozusagen vergessen, dass es da dann irgendwie noch Leute geben muss, die sich dann eben um diese finanziellen Sachen kümmern. Ja. Ich finde auch die Kommunikation, wie du schon gesagt hast, ein bisschen komisch. Also ich finde jetzt auch nach dem Update, dass er sagt, ja, nee, ihr habt es alle falsch schon, wir brauchen nicht mehr Geld, finde ich auch immer noch so, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber wenn das der Fall wäre, warum müsst ihr es dann überhaupt in zwei Teile teilen? Also ihr könnt ja nicht jetzt zuerst sagen, ja doch, irgendwie schon, weil es muss ja einen Grund dafür geben, dass man es in zwei Teile teilt und wenn das nicht Geld war, was war es denn dann bitte? Also jetzt nochmal zurückzukommen und sagen, no, we're not asking for more money, kann ich dem irgendwie nicht so ganz abnehmen und habe irgendwie das Gefühl, der versucht jetzt nur ein bisschen Damage Control zu machen. An sich, wie gesagt, ich meine, für die Backer, verändert sich ja nichts, außer dass es jetzt ein bisschen später kommt und so weiter. Aber es geht einfach nur um dieses Grundsätzliche. Wie ist es eigentlich, wenn Kickstarter jetzt, sag ich mal, oder wenn Projekte bei Kickstarter sehr viel mehr Geld kriegen und dann vielleicht auch die Kontrolle darüber verlieren, dass sie eben so viel mehr Geld gekriegt haben? Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht, dass das diese ganze Sache momentan dem Kickstarter an sich so viel, ja, so gut getan hat. Ja, definitiv. Also man muss natürlich auch dazu sagen, wie gesagt, die Kommunikation ist jetzt einfach das Schwierigste daran und grundlegend hat er ja auch recht. Wir er fragt ja nicht seine Fans nach mehr Geld, sondern er sagt, wir verkaufen es einfach nur früher. Aber ja, wie gesagt, die Antwort allein schon wirft wieder Missverständnisse auf, die man hätte umgehen können, und soll vor allem Missverständnisse klären, die aber in der ersten Nachricht an die Fans quasi schon drin war. Das heißt also, vom Prinzip her versucht er mit Missverständnissen andere Missverständnisse aufzuklären, die von Anfang an hätten verhindert werden müssen bei sowas. Dass man natürlich dann Tim Schäfer das selber machen lässt, ist ein Stück weit verständlich, aber dass da nicht nochmal jemand sich hinsetzt und drüber guckt und sagt, du Tim, das sollten wir vielleicht ein bisschen anders formulieren. Auch das fehlt dann da in dem Moment. Wie du es gerade schon gut gesagt hast, ich glaube, da ein gutes Beispiel dafür, Leute, die das richtig machen, sind eben Indie-Entwickler, die sich über Kickstarter finanzieren lassen. Und ich muss auch sagen, dass das jetzt grundlegend für mich auch keine große Sorge aufkommen lässt, was eben andere Kickstarter-Projekte angeht, weil die meisten Kickstarter-Projekte, die heutzutage laufen, schon sowas wie Stretch Goals zum Beispiel haben, die von Anfang an einen festen Plan und festes Design haben, wie das Spiel aussehen soll, und dann wirklich nur noch um das Geld bitten und sagen, okay, wir brauchen 400.000, um die rudimentärste und einfachste Version des Spiels zu machen, so wie wir sie haben wollen, und alles, was darüber hinausgeht, ist schon fest eingeplant in zusätzliche Details, die wir verbessern und erweitern können, wo dann bei Stretch Goals schon drinsteht, zum Beispiel die und die Person wird eingestellt, um die und die Sache zu machen, spezifische Aufgaben werden schon in den Stretch Goals benannt, die dann eben noch zu machen sind, im Multiplayer-Modus noch erweitern und verbessern und solche Geschichten. Das heißt, es ist dann da schon relativ klar, dass da ein Entwickler dahinter steht, der sich von Anfang an sehr viel Gedanken über das Geld gemacht hat und jetzt schon ungefähr weiß, wie er auch mit mehr Geld kalkulieren kann, wohingegen eben diese Double Fine Adventures auf einer Idee basierte, die noch gar nicht fertig designt war und dass der Designprozess jetzt angefangen hat, als das Geld schon längst da war, was ja beileibe nicht der idealste Weg ist. Das muss man natürlich mal dazu sagen. Und entsprechend, glaube ich, ist es auch, ja, wie gesagt, sollte man sich eigentlich keine großen Sorgen um andere Kickstarter-Projekte machen. Die meisten anderen Kickstarter-Projekte haben sich wesentlich mehr Gedanken über das Geld von Anfang an gemacht, als es eben bei diesem Projekt der Fall war. Bleibt jetzt mal abzuwarten. Ich meine, wenn die Qualität da später nachher stimmt und man das Gefühl hat, die 3,3 Millionen, die sie gekriegt haben, die haben sie gut umgesetzt, dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ja. Ich glaube, dass viele haben sich auch kritisiert, dass jetzt diese Nachricht so kurz nach dem Moment kam, als dann das andere Double Fine Kickstarter-Projekt, nämlich Massive Chalice, durchgegangen ist. Ja. Und auch da ist natürlich noch so, auch bei dem Kickstarter-Projekt, da hatten sie noch nicht so ein festes Design, hatten auch keine Stretch Goals, sondern haben gesagt, sie gucken jetzt mal, wie viel sie kriegen und bauen das dann daraus. Also hoffen wir mal, dass es da nicht auch schon wieder schief geht. Also das macht natürlich jetzt ein bisschen Sorge, ja, auf jeden Fall. Andererseits, hoffentlich haben sie jetzt eben aus dem Fehler jetzt gerade gelernt und machen sich jetzt wesentlich mehr Gedanken über das Geld und die Finanzierung und das Design, das sich eben dem anpasst. Bleibt abzuwarten, schauen wir mal. Also es ist jetzt ja dann noch ein bisschen hin auf jeden Fall, aber auch nicht mehr so lange, ein halbes Jahr noch knapp, dann sieht man den ersten Teil auf jeden Fall. Und dann kann man einfach mal schauen, wie das Ganze geworden ist. Und ich bin halt ein bisschen skeptisch, wie viel Geld sie wirklich über Steam Early Access verdienen können. Aber da das Spiel jetzt schon so viel Publicity gekriegt hat, kann man davon ausgehen, dass genug Leute das mitkriegen. Und wer weiß, vielleicht funktioniert das einfach alles so und dann sind doch alle zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Und wie wir schon gesagt haben, passt es eigentlich ganz gut auch zu dem Kickstarter-Thema, weil es eben ja auch etwas ist, das über Kickstarter finanziert wurde, die Ouya nämlich, die damals auch, ich glaube, über 400% über dem Ziel war quasi, dass sie sich damals gesteckt hatten, was die Finanzierung angeht. Auch die haben enorm viel Geld über Kickstarter gekriegt. Eine der Kickstarter-Kampagnen, glaube ich, die am meisten Geld eingenommen hat. Nicht relativ gesehen, sondern einfach insgesamt. Ja, 8,5 Millionen Dollar so von 60.000 Unterstützern. Richtig, über 8 Millionen Dollar. Trotzdem gab es von Anfang an sehr viele Leute, die klipp und klar ihre Bedenken geäußert haben und gesagt haben, Softwareentwicklung hin und her, ob man tatsächlich Hardware entwickeln kann auf der Basis, eben auch für 8,5 Millionen Dollar, halten sie für sehr fragwürdig. Einige Leute haben sogar davon gesprochen, dass es nur ein Betrugsversuch ist und eben ein Scam ist. All das zumindest hat sich in der Hinsicht nicht bewahrheitet, dass es zum einen kein Scam war und dass es zum anderen auch durchaus funktionierte, davon Hardware zu produzieren. Die steht nämlich kurz vor der Veröffentlichung, beziehungsweise ist schon erhältlich in UK und den USA, in Deutschland derzeit noch nicht. Ja, und wir haben uns jetzt ja die ganze letzte Zeit mit der Next Generation der Konsolen quasi beschäftigt, werden dann auch noch in Zukunft über den PC reden in der ganzen Hinsicht und widmen uns dann eben heute mal, sagen wir jetzt nicht unbedingt der Next Gen, aber einer anderen Variante der Next Gen, nämlich einer anderen Variante des Verhältnisses von Hardwareherstellern und Software, nämlich der Ouya, die nämlich komplett frei und auf Android basiert ist und damit das absolut offenste System ist, neben dem PC. Grundlegend einfach nur mal zu Ouya, für all die das quasi noch gar nicht mitgekriegt haben. Die Ouya ist eine Konsole, die eben, wie gesagt, über Kickstarter entwickelt wurde. Die Konsole an sich ist ein kleiner Würfel, nicht größer als ein Rubik's Cube, also wirklich winzig. Wenn man sich die Hardware anguckt, dann versteht man aber auch, warum das so winzig sein kann. Im Inneren arbeitet ein Tegra 3 Prozessor von Nvidia. Die Tegra 3 Prozessor, beziehungsweise es ist in dem Sinne kein richtiger Prozessor, sondern es ist quasi, System on a Chip, nennt sich das Ganze. Ist ein CPU, und auf demselben Chip ist auch gleich eine GPU, also eine Grafikkarte, verbaut, also ein Zusammenschluss aus CPU und GPU. Der Tegra 3, der in der Ouya arbeitet, ist ein Quad-Core mit 1,7 GHz. Das heißt also ein Quad-Core-CPU und eine Nvidia GeForce, also logischerweise eine Nvidia-Grafikkarte, ein Grafikchip, der da ebenfalls mit verbaut ist. Er hat 1,1 GB DDR-RAM, DDR3-RAM. Eine USB- und eine Micro-USB-Schnittstelle, eine HDMI-Schnittstelle und Bluetooth und 8 GB internen Flash-Speicher. Grundlegend, glaube ich, wissen die meisten Leute jetzt nicht wirklich viel damit anzufangen, wenn ich das einfach so aufliste. Der Vergleich, der quasi am naheliegendsten sind Smartphones, die ja ebenfalls mit Android laufen, also dasselbe Betriebssystem nutzen. Übrigens, Betriebssystem ist das Android 4.1 mit einem speziellen Custom-Launcher eben für die Ouya. Und es ist tatsächlich von der Hardware vergleichbar mit aktuellen Smartphones. Das ist jetzt grundlegend, glaube ich, erstmal so ein kleiner Dämpfer, weil das natürlich bedeutet, dass man für 99 Euro ein Smartphone in dem Sinne kriegt, was die Hardware angeht, ohne sämtliche Smartphone-Funktionen wie Telefonieren und andere Dinge. Trotzdem, man kann die Konsole auf jeden Fall ohne Probleme das machen, was sie machen soll, eben die ganzen Android-Spiele abspielen. Nächstes größtes Problem ist allerdings, dass eben das Betriebssystem gleichzeitig mit einem Ouya-Store kommt und sämtliche Spiele, die im Ouya-Store sind, auch eigentlich fast die einzigen Spiele sind, die man wirklich zuverlässig auf der Ouya spielen kann. Das ist nicht kompatibel mit dem Google Play Store zum Beispiel und das ist schon einer der größten Kritikpunkte, die meisten Leute haben. Das heißt, alle Google Play-Spiele sind nicht unbedingt auf der Ouya spielbar. Und das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass natürlich die Steuerung angepasst werden muss an die Ouya, weil die Ouya wie eine ganz normale Spielekonsole einen Controller hat. Um gleich zum Controller zu kommen, es ist eben ein Wireless-Controller, der extra für die Ouya gebaut wurde, war auch einer der großen Kritikpunkte beim Pre-Release. Mittlerweile ist er anscheinend um einiges verbessert worden und funktioniert um einiges besser und sieht vom Prinzip her aus wie eine Mischung aus einem PlayStation 3 und einem Xbox-Pad. Also es ist halt zwei Analogsticks, ein digitales Steuerkreuz, vier Buttons, zwei Schultertasten jeweils rechts und links, ein Batteriefach drin, also ganz unspektakulär. Wie gut er wirklich letztendlich funktioniert, kann ich natürlich persönlich nicht sagen. Den Reviews nachzunehmen, funktioniert auf jeden Fall wesentlich besser als im ursprünglichen Release. Trotzdem aber schlechter als der Xbox und der PS3-Controller. Man kann allerdings den Xbox 360 und PS3-Controller auch anschließen und muss sich wahrscheinlich dann einfach nur bei manchen Spielen etwas kompatibel Stabilitätsproblemen rumschlagen, weil eben auch die nicht unbedingt dann optimiert sind wiederum für den Controller. Es funktioniert aber grundlegend auf jeden Fall. Ja, was sagen wir zu Ouya? Also grundlegend muss ich sagen, ich finde es durchaus spannend. Ich finde es ein super spannendes Experiment. Ich finde es verrückt, dass man tatsächlich mit verhältnismäßig wenig Geld, auch wenn natürlich 8,5 Millionen eine Menge sind über Kickstarter, das ist für Hardwareentwicklung verhältnismäßig wirklich sehr wenig, es doch geschafft hat, eine komplett funktionsfähige Konsole zu bauen. Und anscheinend ist seit dem Pre-Release, das eben dann die Backer rausgegangen ist, auch schon einiges noch passiert. Sie haben das Betriebssystem, das UI, komplett überarbeitet. Sie haben den Controller enorm verbessert. Das heißt also, es gibt da anscheinend auch ein sehr offenes Ohr für Feedback eben aus der Community und man scheint sich sehr viel Mühe damit zu geben, dass die Konsole eben auch so läuft, wie sie laufen soll. Trotzdem bin ich ehrlich gesagt relativ skeptisch, was das Ganze angeht. Und das hat vor allem hauptsächlich mit den Spielen zu tun. Also sie reden gerade derzeit 250 plus Spiele. Wenn man sich jetzt aber mal die Größen davon anguckt, dann da bleiben relativ wenige übrig, die, glaube ich, tatsächlich wirklich sehr spielenswert sind. Alle sind umsonst erstmal spielbar in der Demo-Version. Das ist die Voraussetzung für die Ouya. Also alles ist erstmal umsonst in der Demo-Version spielbar. Manche Spiele sind auch einfach komplett free-to-play. Andere Spiele kosten eben ein bisschen Geld. Ich glaube, keins kostet auf jeden Fall über $20. Ich glaube, die meisten bewegen sich wahrscheinlich so um so 3, 4, 5 Dollar. Oder größer auf 15. Ja, also die größeren Titel auf 15. Aber grundlegend bin ich trotzdem, nachdem ich die Spiele gesehen habe, vor allem, weil es eben auf 1080p auf einem großen Fernseher laufen soll, ich meine, das ist ja der Sinn der Sache, sieht man dann eben doch, dass Spiele auf einem Android-Tablet und auf einem Android-Phone eben technisch nicht die Finesse haben, die man von Spielen heutzutage gewohnt ist. Und das ist zwar verständlich, macht es aber nicht unbedingt besser, wenn man eben schlechte 3D-Grafik auf einem großen Fernseher sieht. Außerdem, weiteres Problem, wie ich finde, viele die Spiele, die ich gesehen habe, sind halt einfach relativ mittelmäßige bis schlechte Kopien von bereits bestehenden bekannten Spielen wie Portal und vor allem auch viele Umsetzungen von bereits bestehenden Flash-Spielen, die dann eben auf als Flash-Spiel komplett umsonst auf dem PC spielbar sind und wesentlich besser funktionieren als der schlechte Ouya-Port. Und das ist halt so eine Sache, die mir so ein bisschen sauer aufstößt. Grundlegend finde ich die Konsole aber eigentlich ganz cool. Ich habe natürlich aber auch kein Smartphone, das heißt, ich kann das auch gar nicht einschätzen, wie überhaupt Smartphone-Spiele sind. Ich habe in meinem Leben erst ein einziges gespielt und das auch auf dem PC. Vielleicht kannst du dir ein bisschen was zu sagen. Ich meine, du bist immer ein Smartphone-Besitzer und hast zumindest ein paar Smartphone-Spiele. Ja, also ich glaube, das Problem, wenn du dir die momentanen Spiele halt anschaust, ist halt so, dass du merkst halt, dass viele, wie gesagt, vom Handy kommen. Und das sind halt keine Spiele, wo man sich halt 3 Stunden an der Konsole hockt, sondern das sind Spiele, die spielst du 15 Minuten an der Bushaltestelle oder so. Das ist halt momentan irgendwie so das größte Problem. Es gibt auch kaum wirklich Titel, die jetzt in dem Sinn wirklich Ouya-exklusiv sind, dass es sie nur auf der Ouya gibt und vielleicht nicht auf entweder anderen Android-Smartphones oder eben auf anderen Konsolen oder so. Wie gesagt, vieles davon wirkt irgendwie so wie billige Flash-Spiele oder billige Kopien von bereits vorhandenen Spielen. Oder eben halt, ältere Spiele, die mittlerweile es ja auch auf den Smartphones gibt, wie zum Beispiel Final Fantasy 3, was ja offiziell von Square Enix auch auf der Ouya erscheint, oder Bard's Tale. Aber auch das sind ja zum Beispiel Spiele, ich meine, Final Fantasy 3 gibt es mittlerweile auch auf dem DS, auf der PSP und so weiter. Bard's Tale ist auch schon super altes Ding, sind das auf jeden Fall keine Sachen, für die ich mir eine neue Konsole kaufen würde. Klar, das ganze Ding kostet, ich weiß gar nicht, ich habe umgerechnet 90 bis 120 Euro oder so. Also $99, ja. Ist auf jeden Fall nicht viel. Andererseits, wenn man bedenkt, letztens konnte man sich für 90 Euro beim Mediamarkt eine Xbox 360 kaufen. Und der grafische Unterschied und der Unterschied in der Spiellibraries sind halt Dimensionen. Also man kriegt also fürs gleiche Geld wahrscheinlich eine sehr, sehr viel bessere Konsole. Selbst mit der Wii ist man 1000-mal besser bedient, was die Spieldatenbank angeht. Und selbst solche Spiele wie, ich habe jetzt da vorne auch in der Preview 1 gesehen, es sah aus wie ein Open-World-Rollenspiel, Ravenworld hieß das, glaube ich, oder so. Das sieht halt technisch, nicht mehr zeitgemäß aus, vor allem wenn man das halt auf dem PC spielen möchte, oder auf dem Fernseher, großen Fernseher spielen möchte. Auf dem Handy ist das kann man das wahrscheinlich noch spielen, aber ja, ich weiß nicht. Und es gibt dann noch so viele andere Probleme, die irgendwie so ein bisschen komisch sind. Also ich meine, wenn man zumindest auf Android baut, dann hätte man zumindest auch das Ganze irgendwie mit Google im Google Play Store verknüpfen können. Also es ist so, dass die Google Play Store Käufe, die man bisher vielleicht schon auf dem Handy getätigt hat, leider nicht übernehmbar sind. Das heißt, wenn ich auf meinem Google Play Store Account schon Final Fantasy 3 für Android gekauft habe, kann ich es nicht einfach so auf die Uhr übernehmen. Ich müsste es neu kaufen. Ich bin jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Meckere, aber ich habe jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die mich noch so ein bisschen gestört haben. Also zum einen mal ist es anscheinend so, dass der Controller, also ich habe jetzt einige Reviews gelesen oder Berichte, wonach der Controller Probleme macht, wenn man sich zu weit von der Konsole wegbewegt. Also zum Beispiel der 4Players-Bericht sagt, nach etwas mehr als 2 Metern kommt es immer wieder zu Störungen bei der Erkennung von Tasten oder der Controller spielt völlig verrückt oder so, soll mal passiert sein. Zum anderen ist der Batteriewechsel sehr umständlich, weil es nicht wie bei der Xbox da hinten ein einfaches Batterienfach gibt, was man einfach aufmacht, sondern es liegt jeweils eine Batterie da, wo beim Controller die Hörner sind. Das heißt, man muss den Controller fast komplett auseinandernehmen, um die Batterien zu wechseln. Was super aufwendig ist und wo viele auch schon gedacht haben, dass sie den Controller dabei sehr leicht kaputt machen könnten. Ja. Auch, dass es bisher kaum Community-Funktionen gibt. Wie gesagt, also ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die Zielgruppe davon sein soll. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, mittlerweile gibt es natürlich viele Leute, die schon gern ihre Sachen auf Handy spielen, aber vielleicht dauerhaft lieber vielleicht eine bessere Steuerung haben wollen, weil nur Touchpad ist natürlich auch nicht so gut. Dazu muss man auch sagen, am Controller ist auch ein kleiner Touchpad, den man so ein bisschen als Maus benutzen kann und so. Und die natürlich gerne lieber Tasten und so weiter hätten und es vielleicht auch auf dem Fernseher gemütlich von der Couch spielen wollen. Aber trotzdem bin ich mir dann eher der Meinung, ich glaube, wenn Leute dann eher auf den Geschmack kommen, dieses Spiel zu spielen, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sich halt, wo einer dieser Handyspiele setzt vor den Fernseher und dann 3-4 Stunden zockt. Also ich glaube, solche Spieler, die sich dann überlegen, vielleicht zu Hause auch spielen zu wollen, denen wäre eigentlich eher dazu geraten, sich dann wirklich eine richtige Konsole für zu Hause eben zu kaufen, auf der man auch noch viel bessere und viel, viel mehr Spiele spielen kann. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also es wird ja noch teilweise so ein bisschen damit beworben, dass du Emulatoren drauflaufen lassen kannst, was auch durchaus funktioniert. Das ist aber eindeutig in einer Zone, die man eigentlich nicht mehr als legal einstufen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis zum Beispiel Nintendo und Sony da eingreifen werden. Und selbst für Emulatoren würde sich das eigentlich nicht lohnen, sich die Ouya zu kaufen. Wie gesagt, die Wii und die Xbox 360 und mittlerweile auch die PS3 sind von dem Preis der Ouya nicht mehr so weit entfernt. Ja, das stimmt schon. Also es ist tatsächlich relativ schwierig, die Frage, wer denn jetzt da genau Zielgruppe sein soll. Also es gibt auf jeden Fall eine definitiv etwas größere Fanbase, vor allem auch schon in Europa und auch in Deutschland, wie man relativ einfach rausfinden kann, weil es einige sehr große UEFA-Fan-Sites gibt. Grundlegend bin ich auch jemand, der sagen muss, ich finde die Idee halt klasse. Also ich mag, dass man eben versucht, eine Konsole mit einem komplett offenen System zu bauen. Das geht, ist sogar ein bisschen weiter für dich als Steambox vielleicht. Muss man jetzt natürlich abwarten, wie die Steambox letztendlich laufen wird. Das ist wahrscheinlich etwas schwierige Aussage, die ich da jetzt tätige, aber so vom Klang her klingt die Steambox sogar fast ein bisschen restriktiver, als es jetzt in zum Beispiel die Ouya ist. Von daher finde ich das grundlegend unterstützenswert und cool. Und ich finde es auch durchaus verständlich, dass man eben für das Geld, was sie hatten und als kleiner, unabhängiger Hardware-Entwickler eben keine Xbox 360 bauen kann, klar, oder eine Wii U. Ist vollkommen klar. Andererseits ist aber das Problem, dass eben in dieser nicht ganz in dem Sinne perfekten Welt für die Ouya Spielekonsolen existieren, die wesentlich mächtiger und stärker sind, mit einer wesentlich größeren Library und wesentlich mehr Qualität für den ungefähr selben Preis. Und das macht natürlich ein, finde ich, eigentlich den größten Faktor aus, dass eben diese Ouya, auch wenn der 99-Dollar-Preis völlig in Ordnung ist und verständlich, eben gerade in der Zeit rauskommt, kurz vor Ende der letzten Generation, wo logischerweise die derzeitige Generation eben nochmal super billig wird, bevor eben die Xbox One und die PS4 kommen, wo man eben, ja, für 100 Dollar oder 100 Euro umgerechnet, beziehungsweise dann halt hier in Deutschland, sich auch gleich eine andere Konsole kaufen kann, die eben wesentlich mehr bietet. Vor allem auch Multimedia-Funktionen, die bei der Ouya fast komplett fehlen. Es gibt ein paar kleinere Apps, ganz normal, aber zum Beispiel die meisten Apps, die zum Beispiel wie Hulu oder so ein Kram, die ja auch offiziell auf den Android-Smartphones laufen, man kann sich einfach eine Hulu-App runterladen. Selbst das funktioniert leider auf der Ouya derzeit noch nicht. Sowieso ist die Kompatibilität mit Apps halt ein bisschen schwierig einfach, weil eben das System ja doch gewisse Restriktionen aufgibt quasi, weil es eben doch ein Custom-Android-System ist und eben auch mit der Steuerung durch den Controller sich noch weiter einschränkt. Und dadurch funktionieren eben nicht 100% alle Apps, sondern hauptsächlich die Apps, die es eben im Ouya-Store gibt. Ja, also einfach grundlegend durchaus schwierig, das ganze Teil. In welche Konkurrenz das jetzt da steht, weiß ich auch nicht so genau. Vor allem, weil ich halt der Meinung bin, dass auch schon grundlegend die Idee, Handyspiele, die ja zum einen den Aspekt von Handhelds und wahrscheinlich sogar noch mehr als Handhelds den Aspekt von kurzem, zwischendurch kurzweiligen Spielen betonen und zum anderen eben grafisch nicht besonders gut sein müssen, weil man eh auf einem sehr kleinen Bildschirm nebenher in der U-Bahn spielt, dass man die eben nach Hause auf den großen Fernseher bringt, wo eben Langzeitmotivation wesentlich wichtiger und integralerer Bestandteil wird der Spiele und wo man eben dann auch wieder ein bisschen zumindest auf Technik achtet, weil es eben relativ wichtig ist, dass auf dem großen Fernseher nicht alles komplett pixelig aussieht. Gerade die Kombination macht für mich einfach von Anfang an nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ja, ich glaube auch, man hat vielleicht ein bisschen mehr damit oder es gerechnet oder sich erhofft, dass vor allem Indies sich darauf schmeißen würden. Absolut. Was auch völlig gerechtfertigter Gedanke ist und auch ein Gedanke, der jetzt vielleicht nicht so unplausibel ist. Das Ding ist aber nur, ich glaube mittlerweile, dass Indies auf dem PC oder auch auf der PS4 zum Beispiel jetzt eine Plattform vorfinden, die dann sehr viel größere Verbreitung auch finden wird und auch, also auch Sony ist mit seiner momentanen Indie-Politik sehr viel, auch sehr unterstützend auf die Indie-Entwickler einwirkt. Und ich weiß nicht, welcher Indie-Entwickler jetzt rein jetzt nur für die Ouya entwickeln würde, da die Chancen dann doch wirklich dann einen großen Wurf zu machen, vielleicht auf der Ouya dann doch sehr ein bisschen, sehr viel kleiner sind. Und auch was die Technik angeht, die Ouya ist jetzt erst draußen und wie wir jetzt schon gesagt haben, die neuesten Smartphone-Generation ist, wenn nicht genau gleich leistungsstark, sogar fast schon ein bisschen leistungsstärker. Und wenn ich mir anschaue, wie momentan sich die Smartphone-Technik entwickelt, also jedes Jahr kommt ein neues Samsung Galaxy raus und das ist hat dann wieder schlägt dann die Benchmark des Vorgängers wieder um Weiten. Also ich glaube, da sind die Grenzen noch lange nicht erreicht bei Smartphones. Ich kann mir vorstellen, dass mit der nächsten Generation von Smartphones, die nächstes Jahr rauskommen, die Ouya-Technik schon völlig veraltet sein könnte oder sein wird. Und ob sie da dann noch konkurrenzfähig ist gegenüber ihren großen Brüdern, nämlich den Smartphones, die natürlich zugegebenermaßen 600 Euro kosten oder so, aber dementsprechend auch sehr viel mehr können, ist halt so die Frage. Also ich bin sehr skeptisch, was den Erfolg dieser Konsole angehen wird. Ich glaube, sie wird ihre Fans finden. Das haben wir ja schon gesehen, dadurch, dass sie auch ausverkaufen und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie viele Stückzahlen da jetzt hergestellt werden. Also man muss jetzt da nicht davon ausgehen, dass das jetzt PlayStation 4 Dimension erreicht hat. Aber trotzdem, ja, weiß nicht so genau, inwiefern das noch so eine große Zukunft hat, wenn das vor allem mit den Spielen so weitergeht. Also ich meine, es ist natürlich einfach eine Nische, die Ouya ausfüllt und vor allem auch eine willkommene Nische. Und ich glaube auch, dass es sich aus Prinzip gut verkauft, also zumindest verhältnismäßig gut verkauft. Das ist natürlich jetzt verkaufszahlmäßig natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Großen, aber das soll es ja auch gar nicht sein. Und bei dem Geld, das reingesteckt wurde, glaube ich, erreichen sie relativ schnell erfolgreiche Zahlen. Was ich halt ein bisschen hoffe, ist, dass es sich einfach in dieser Nische so sehr etabliert und dass es halt genug Leute gibt, die sie zum Beispiel eben aus Prinzip kaufen, weil sie sagen, es geht mir nicht unbedingt darum, dass die Konsole viel besser ist als alle anderen Konsolen, sondern eher darum, dass ich für $99 schon etwas durchaus Valides kriege und auch einfach schlicht und ergreifend unterstützen möchte, dass es eine derartige Entwicklung gibt, dass es sich eben vielleicht eben aus dem UIA-Entwickler und der Hardware-Firma in Zukunft etwas entwickeln könnte, das eben ein bisschen mehr ist als einfach nur ein etwas schwächeres Smartphone auf dem Fernseher. Das sage ich ja gerade. Also es ist vollkommen verständlich, dass es die Einschränkungen, was Hardware und dergleichen angeht, einfach gibt bei derart geringen Produktionskosten und bei derart geringem Budget bei der Entwicklung. Trotzdem finde ich es super beeindruckend, dass sie eben trotzdem so viel geschafft haben mit dem, was sie hatten, und bin halt einfach der Meinung, dass es absolut cool wäre, wenn das erfolgreich genug ist, dass es tatsächlich vielleicht einen Nachfolger gibt, der sich dann eben ein bisschen mehr erlauben kann, weil sie eben relativ gut gewirtschaftet haben und einfach vielleicht so erfolgreich genug gewesen sind, dass sie eben eine Rücklage haben, um einfach einen Nachfolger zu entwickeln, der dann vielleicht doch ein bisschen umfangreicher wird und ein bisschen mehr kann. Ja, also ich glaube, grundlegend stimme ich dir da vollkommen kommt zu. Also ich finde es auch, also den Machen gebührt auf jeden Fall sehr viel Respekt dafür, dass sie das geschafft haben. Ich meine, es ja. sieht auf jeden, ich mein, es sieht auch designtechnisch sehr ja, niedlich aus, und es sieht auch durchaus wertig aus. Also man kriegt auf jeden Fall was für sein Geld, was man da dafür bezahlt. Ja. Ich glaube, bei mir ist einfach nur so, ich würde ihnen auch, den Jungs auch wirklich wünschen, dass sie dann wirklich auch Erfolg damit haben und vielleicht auch dann demnächst auch noch neue Hardware damit bauen können. Ich glaube, das Ding ist einfach nur, dass ich so ein bisschen momentan so ein Problem habe mit dieser ja, wir hatten es ja schon mal bei Mobile Games und so weiter, diese ganz kleinen kurzweiligen Angry Birds Spiele und so weiter, ja. dass denen mittlerweile eine so große, ja, Wichtigkeit irgendwie eingeräumt wird oder so eine große, ja, Influence, die ich meiner Meinung nach gar nicht sehe. Natürlich spielen das viele Leute, aber keiner von denen würde jetzt wirklich sagen, oh Gott, das ist jetzt Game of the Year oder das sind jetzt diese Spiele, die mich zum Spielen bringen oder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein bisschen überschätzt und finde es dann eben schade, wenn dann auch sowas dann sozusagen vielleicht leider auf die Nase fällt, eben weil das überschätzt wird. Also ich weiß nicht, ob sie vielleicht gedacht haben, das wird vielleicht sehr viel stärker in Anklang finden, aber ich habe von Anfang an schon gedacht, das sind ja alles nette kleine Gimmickspiele und so weiter, aber vielleicht sehe ich das auch nur aus meiner Spielerperspektive so, aber mich würde keiner dieser Spiele jetzt dazu hinreißen, die Ouya zu kaufen, muss ich einfach so klipp und klar sagen. Und kann man jetzt mich als konservativ hinstellen oder nicht, aber ich glaube, ich bevorzuge dann doch noch diese großen Spiele, die es dann auf den großen Konsolen gibt. Ja, also ich glaube, ich muss dir da grundlegend auch zustimmen. Die Sache ist auf jeden Fall die, dass eben diese Casual-Spiele, die vom Prinzip her ja das Äquivalent zum Fastfood sind, bei uns in der Videospielindustrie, dass man sich eben mit diesen Casual-Spielen sehr schwer nur einen wirklich treuen Kundenstamm aufbaut. Und dass wesentlich weniger Bewusstsein herrscht als bei anderen Spielen. Wir haben Bewusstsein dafür, welche Firma ein Spiel entwickelt. Wir verbringen wesentlich mehr Zeit damit und wir investieren wesentlich mehr Emotionen auch, weil eben auch die Story wesentlich ausgereifter ist manchmal. Oder eben, selbst wenn es bei Diablo 3 einfach nur Suchtpotenzial ist, wir verbringen mehr Zeit damit, investieren mit und haben einfach eine viel engere Verbindung zu dem Spiel, sodass wir zwangsläufig uns damit mehr beschäftigen, auseinandersetzen und einfach wesentlich mehr damit verbinden, als es eben bei einem Spiel ist wie Angry Birds, das dann, sage ich jetzt mal, so eine Art Moorhuhn-Phänomen ist, das halt eine Zeit lang gut funktioniert, aber wo man recht schnell feststellt, man hat sich damit jetzt nicht einen Haufen treuer Kunden geangelt, die diese Spielereihe lieben und deswegen für immer diese Spiele spielen werden, sondern die meisten Leute spielen es eher unbewusst. Die spielen es, weil es halt kurz Spaß macht und machen es halt nebenher, wenn sie eben die 20 Minuten in der U-Bahn sitzen auf dem Weg zur Arbeit. Aber die würden nie jetzt irgendwie so weit gehen und sagen, naja, das ist jetzt einfach mein Lieblingsentwickler und ich würde jedes Spiel von dem kaufen. Die haben da hauptsächlich wahrscheinlich drüber erfahren, weil es halt eben einfach populär ist und spielen es eben auch so lange, wie es eben populär ist, und danach vergessen sie es auch ganz schnell wieder. Und gerade bei derartigen Fastfood-Verhalten und bei derartiger Fastfood-Mentalität bei den meisten Casual-Spielen, die eben auf Handys erscheinen, halte ich es für sehr fragwürdig, ob man sich eben damit einen besonders treuen Kundenstamm aufbaut, der dann zum Beispiel auch sagen würde, für diese Spiele würde ich mir eine Konsole kaufen. Und das ist, glaube ich, so das große Problem. Und das zweite Problem, der Indie-Entwickler, ist, glaube ich, auch, ja, das hat wahrscheinlich eher was mit der Zeit zu tun, und vielleicht wurde doch ein bisschen unterschätzt, wie schnell sich derzeit Hardware- und Software-Entwicklung bewegt. aber Indie-Entwickler, die eben für die PlayStation 4 derzeit entwickeln können und auch für den PC und auch mit relativ geringen Ressourcen trotzdem, sagen wir jetzt mal, grafisch anspruchsvolle Spiele bauen können und selbst wenn sie grafisch nicht anspruchsvoll sind, eben in anderer Art und Weise anspruchsvolle Spiele, die dann aber auch entsprechende Verkaufszahlen brauchen und deswegen halt eben auch glücklich sind, dass sie auf so etwas wie Steam oder wie PlayStation 4 publishen und verkaufen können. Diese Leute sind einfach nicht wahnsinnig interessiert daran, für ein wesentlich kleineres Budget in einem wesentlich kleineren Rahmen und mit wesentlich kleineren, sagen wir mal, Erfolgsaussichten, was Umsatz angeht, jetzt nochmal Spiele zu entwickeln. Ich glaube, die Indie-Szene ist da ein Stück weit rausgewachsen. Es gibt noch immer noch genug Leute, die im kleineren Rahmen produzieren, einfach weil es auch noch kleinere Studios sind, aber Indie-Studios sind heutzutage schon auch kleine Stars. Ich meine, wenn man sich mal große Indie-Entwickler anguckt und auch wir haben in den letzten zwei Wochen gerade auch der E3, das erste Mal, glaube ich, bei einer E3 in dem Umfang über Indie-Entwickler geredet, wie es diesmal der Fall gewesen ist. Ich meine, selbst die letzte E3, die ja nun gerade mal ein Jahr her ist, stand noch nicht so im Zeichen der Indie-Entwickler, habe ich das Gefühl, wie dieses Mal. Wahrscheinlich auch eben durch die Betonung von Sony zum Beispiel in der eigenen Pressekonferenz. Aber Indie-Entwickler sind so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft der Videospiele angekommen. Ja. Und da ist es dann schwierig, quasi Leute zu finden, die gern wieder zurück in ihre Nische. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen so gern mit. Manche würden vielleicht diesen Vergleich ein bisschen weit hergeholt finden, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Entwicklung mit der Partei Die Grünen. So früher waren es noch irgendwie so. Also ich habe jetzt das Gefühl, jetzt wo wir das so ein bisschen über die Indies geredet haben, ich das Gefühl, wir nehmen so ein bisschen die Romantik jetzt aus dem Indie-Bereich raus. Und ich glaube, so im gewissen Maß ist das auch wirklich so, dass diese Ursprungsromantik von Indie-Spielen auch teilweise ein bisschen raus. Mittlerweile sind auch Indie-Spiele ein großes Geschäft. Und da geht es natürlich auch ums Geld. Also da brauchen wir uns gar keine Illusionen, glaube ich, machen. Ja. Ich glaube auch, die Indie-Szene ist mittlerweile halt auch so ein großes Ding, wie du auch schon sagst, dass man nicht mehr sagen kann, oh, das sind halt so kleine Indies irgendwie so, die halt irgendwie noch so sich, ich meine, sie sind immer noch sehr viel kreativer und so, klar, aber trotzdem, ich glaube, so diese Romantik pur ist es mittlerweile auch nicht mehr. Definitiv nicht. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Sache ist auch einfach die, dass halt einfach Technik heutzutage viel einfacher zu handhaben ist und viel öffentlicher verfügbar, sodass auch kleine Indie-Entwickler mit wesentlich mehr Technik und Umfang arbeiten können, als die UIA das zum Beispiel erlaubt. Ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht vom Thema komplett abkommen, aber ich meine, selbst wenn du sowas dir anschaust wie Bastion oder Transistor, was jetzt rein vom Grafik, was von der reinen Grafik jetzt nicht das grafisch beste Spiel ist, aber vom ganzen Grafikstil und Artstyle und so weiter, das auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen kaschieren, aber auf jeden Fall darüber hinwegsehen kann, dass jetzt keine ultramäßig gute 3D-Grafik ist. Also auf jeden Fall, wenn ich mir halt anschaue, was momentan auf der UIA so läuft, das ist halt teilweise wirklich einfach nur hässlich. Das muss ich halt einfach so sagen. Muss man absolut so sagen. Also es gibt wenige Spiele, wo ich zwischendurch gesagt habe, da hat jetzt jemand auch einfach mal einen guten 2D-Artstyle umgesetzt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich meine, die meisten Leute, die für die Android-Plattform entwickeln, sind nicht mal unbedingt Indie-Entwickler. Das sind so Leute wie Zynga zum Beispiel vielleicht auch. Also das sind halt Leute, die Casual-Spiele entwickeln und die schnell entwickeln müssen, weil das eben ihr Markt ist. Und die UIA entspricht dem eben nicht so ganz. Die UIA entspricht nicht dem, wir haben jede Woche eine komplett neue Library aus 300 Spielen, so wie das vom Prinzip her auf der Android-Plattform der Fall ist, sondern die UIA ist eben ein bisschen langsamer. Die hatten eine etwas langsame Umschlagszeit für diese ganzen Spiele, wie eine normale Konsole eben. Aber eben gerade dieses Prinzip der normalen Konsole passt nicht gut auf den Android-Markt, weil die meisten Casual-Spielentwickler eben nicht auf die Art und Weise entwickeln. Die geben sich nicht wahnsinnig viel Mühe, um einen guten Artstyle zu haben, um eben zu kaschieren oder zu kaschieren, dass sie nicht so gute Technik haben oder auch einfach nicht so gute Technik brauchen, weil ihr Artstyle eben das ist, was sie rüberbringen möchten. Die entwickeln relativ straightforward, auf Mechanik basierend, kurzweilige, schnelle Spiele. Und ganz ehrlich, du kannst heutzutage ein Secret of Mana ins Super Nintendo schmeißen und auf deinem Fernseher nebenan mit 46 cm Bildschirmdiagonale und 1080p laufen lassen und es sieht immer noch gut aus, weil man sich viel Mühe mit den 2D-Sprites gegeben hat damals. Ein Spiel, das jetzt in 2D auf der UIA läuft, sieht trotzdem absolut gimmicky aus und auch noch schlechter aus zum Teil als Flash-Spiele, weil eben eine ganz andere Mentalität der Entwicklung dahinter steht. Und ich glaube, da ist eben dieser Schuss nach hinten losgegangen, dass man sich auf die Entwickler, auf die Indie-Entwickler verlassen hat, die eben eine etwas andere Mentalität haben, die aber mit dieser Mentalität heutzutage schon in einem ganz anderen Rahmen entwickeln können, als die UIA das erlaubt. Also sie haben die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Warum sollten sie es nicht tun? Sie haben die Möglichkeit, ein viel größeres Publikum zu erreichen und haben mittlerweile mehr als genug Publicity über solche Sachen wie Steam Greenlight oder eben auch das Self-Publishing auf der PS4 und der PS3, dass sie einfach wesentlich mehr erreichen können. Warum sollten sie selbst beschränken, wenn es nicht nötig ist? Warum sollten sie selbst quasi in dem Sinne wesentlich schwierigeren und kleineren Markt ansprechen, wenn es nicht nötig ist? Wenn du im Kernmarkt richtige Spieler ansprechen kannst, die eben entsprechende Emotionen für dein Produkt aufbringen und die eben bei sowas wie Bastion oder Transistor von einem Spiel reden, das für sie absolut vergleichbar ist mit einem AAA-Titel von der Erfahrung her, wie sollen diese Leute quasi sich also wieder Fuß fassen in einer Branche, in einem Bereich, der eben auf dem genauen Gegenteil basiert, eben auf Massenware und eben darauf basiert, dass die Leute, die diese Spiele konsumieren, nicht die Zeit und die Muße aufbringen, um dieses Spiel kennenzulernen, ins Herz zu schließen, sondern einfach nur nebenher unterhalten werden wollen. Und das ist, glaube ich, so das große Problem. Das ist so der große Widerspruch der Ouya, dass man eben etwas erreichen möchte und eine Kundenbindung auch erreichen möchte, die eben mit dem Markt, den man dabei angesteuert hat, einfach schlicht und ergreifend, glaube ich, nicht wirklich möglich ist. Und das finde ich total schade, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist einfach so. Also Android-Spiele und Smartphone-Spiele bilden einfach eine Nische und diese Nische ist halt eben Kurzweiligkeit. Die ist auf schnell rein, schnell raus. Auf kurze Partiespielen, die nur 2 Minuten dauert und dann wieder vergessen und nicht groß drüber nachdenken. Oder halt solche, sag ich mal, so Strategie-Dingsbums wie Farmville oder so mit viel Mikrotransaktionen und so weiter. Ich meine, das gibt es, glaube ich, auf der Ouya nicht, aber ja, also sowas, so funktioniert halt der Smartphone-Markt momentan und klar, wir haben jetzt iOS noch ein bisschen rausgelassen, das hat vielleicht im Gegensatz zu Android vielleicht noch eine größere Spieldatenbank, auch mit sehr viel anderen, vielleicht auch anspruchsvolleren Spielen, aber Apple ist halt kein iOS ist halt keine offene Plattform, das heißt, das müsste Apple schon selbst machen und da gibt's halt momentan keine Pläne, aber ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt das Gefühl, wir sind jetzt eh schon ein bisschen abgedriftet, reden viel über Indies, vielleicht muss man auch mal über Indies nochmal ein bisschen extern nochmal reden, aber hast du noch was dazu sagen, sonst würde ich eigentlich sagen, war's das heute mal mit dem Hauptthema. Ja, absolut, also ich glaube, ich würde einfach vielleicht noch ein kleines Schlussfazit ziehen. Also ich muss nochmal sagen, ich habe es jetzt schon öfters mal gesagt, ich fasse es einfach nur nochmal zusammen, ich bin durchaus interessiert an dem Experiment Ouya. Ich finde die Idee durchaus spannend, eine offene Konsolenplattform zu schaffen. Ich bin der Meinung, dass das vielleicht auf dem Weg, der gewählt wurde, nicht unbedingt die beste Entscheidung war und ich glaube auch nicht, dass das eine große Revolution lostreten wird, aber ich hoffe einfach, dass es sich gut genug verkauft und das scheint ja der Fall zu sein, dass eben vielleicht auch andere Ideen, die der Ouya-Entwickler noch hat, in Zukunft umgesetzt werden können und auch wenn wir natürlich das Ganze ein Stück weit bashen oder das quasi negativ klingt, das, was wir jetzt viel gesagt haben, von der Idee bin ich durchaus überzeugt und ich finde die Idee durchaus trotzdem unterstützenswert und hoffe auch trotzdem, dass das Ganze erfolgreich sein wird. Und wie es dann letztendlich ja mit der Spiele-Library da läuft, das bleibt jetzt mal abzuwarten. Das kann ja auch noch besser werden. Und wenn die Ouya jetzt eine Fanbase haben wird, die groß genug ist, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es doch einige Indie-Entwickler gibt, die eben doch nochmal in die Richtung gehen wollen. Vielleicht noch als kurze Info nebenher. Die Ouya ist gerade derzeit vorbestellbar auf Amazon Deutschland. Das Problem daran ist aber, dass offiziell der Ouya-Entwickler selbst schon gesagt hat, dass sie noch nicht wissen, ob es überhaupt veröffentlicht wird in Deutschland. Das heißt, es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ihr könnt sie importieren über die USA und über Großbritannien. Ihr könnt sie auch vorbestellen unter amazon.de, aber es ist halt nicht ganz klar, wann und wie sie erscheinen wird in Deutschland. Das ist noch so eine kleine Info, die ich vorhin, glaube ich, fast vergessen habe, die, glaube ich, noch ganz wichtig war. Ja, dein Fazit. Ja, also ich würde ja generell auch sagen, ich habe ja, generell wünsche ich ja eigentlich wenigen Projekten oder so Misserfolg, wenn sie mir nicht gerade irgendwie was Böses getan haben. Das hat die Ouya mit Sicherheit nicht. Dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass sie durchaus erfolgreich wird. Bin da wie gesagt skeptisch. Ich wünsche es den Jungs auf jeden Fall, dass es was wird. Ich selbst kann vielleicht schon sagen, dass die Grundidee her mir auf jeden Fall nicht gefällt. Dass ich jetzt aber auch keiner gewesen bin, der jetzt der Meinung, also ich meine, klar, ich kann das nachvollziehen, du kommst von einem offenen System, du hättest gerne Konsolen, die offen sind, weil das eben das Merkmal ist von PCs, also so gut findest. Ich persönlich hatte noch nie das Problem damit, wenn Konsolen nicht ganz so offen sind wie eben der PC. Dementsprechend habe ich das, glaube ich, auch schon mal in der Konsolen-PC-Diskussion besprochen, inwiefern es eigentlich für uns wichtig ist, dass das System offen ist oder nicht. Ja. War es jetzt für mich nicht so, oh Gott, das ist endlich eine Konsole, die jetzt offen ist. Also den Stellenwert hat es bei mir da wieder nicht, aber wie gesagt, ich habe nichts gegen die Ouya, ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen viel gebasht, aber ich glaube, es gibt auch viele Kritikpunkte, die einfach nachvollziehbar sind und die auch so irgendwie gesagt werden müssen. Aber lasst euch nicht von meiner Meinung da beeindrucken, wenn euch die Ouya gefällt, dann würdet ihr es wahrscheinlich eh nicht tun, so intelligent wie unsere Hörer sind. Ja, das ist eigentlich so mein Schlussfall. Also ich hoffe, dass es irgendwie was wird, aber ich glaube nicht so wirklich daran. Ja, also ich, bei mir sieht's ähnlich aus auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Tasties. Wie immer gilt natürlich, und das wiederholen wir immer wieder gerne, schreibt uns, was ihr persönlich für eine Ouya haltet. Falls ihr euch noch gar nicht mit ihr beschäftigt habt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal das Ganze anzugucken, weil für den einen oder anderen wird es bestimmt trotzdem interessant sein. Auch weil es bestimmt auch ein paar Spieleperlen auf euren Smartphones gibt, die ihr durchaus interessant findet, die es vielleicht auch auf die Ouya geschafft haben und noch schaffen werden. Schaut es euch auf jeden Fall mal an und schreibt uns eure Meinung dazu und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Tasties über und ich würde sagen, du fängst an. Soll ich anfangen? Du fängst an. Ja, okay, dann. Ich wollte gerade überlegen, welches, wer das letzte Mal SRs dran war. Es ist mir eingefallen, dass das letzte Mal gar keine Tasties hatten. Okay, dann fange ich diesmal an. Ich hatte ja schon mal ein paar Wochen vorher als Tasty die Seite ocremix.org, also Overclock Remix, und mein neues Tasty hat auch irgendwas damit zu tun und sogar mit Kickstarter. Diese ganze Folge ist irgendwie so Kickstarter. Lastig, ja. Ach, jedenfalls, es geht um das neueste Albumprojekt von OC Remix. Das ist nämlich neu rausgekommen. Und zwar handelt es sich um Final Fantasy VI Balance and Ruin. Sie haben letztes Jahr eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um eben dieses Projekt zu starten, das die ähnliche Ausmaße hat wie schon das Album zu Final Fantasy VII, Voices of the Livestream. Sie wollten $30,000 haben, haben 153.000 bekommen. Es ist jetzt neulich released worden, wie immer von bei ihren Alben. Kostenlos kann man sich die MP3 oder eben die FLAC, wenn man auf Lossless steht, runterladen. Es sind 5 CDs voller Musik, also es ist eigentlich der komplette Final Fantasy VI Soundtrack ist komplett geremixed worden, also jeder Track jeweils von einem anderen Remixer, auch in verschiedenen Stilen. Also ihr werdet Western-Style-Influence hören, ihr werdet auch Trance, Techno, bisschen R&B, auch Hip-Hop oder klassisches Progressive Rock, alles Mögliche ist drin vertreten. Man wundert sich wirklich, wenn man sich dieses Album anhört, ich habe das jetzt mittlerweile schon ein paar Mal getan, die letzten Tage, was man aus manchen Tracks alles machen kann. Also es gibt einen Track zum Beispiel zu Mount Calls, was jetzt nicht unbedingt der Track aus dem Soundtrack ist. Es ist ehrlich gesagt ein ziemlich unspektakulärer Track, wie man daraus eine lateinamerikanischen Tanzsong mehr oder weniger draus machen kann, der wirklich ein super lateinamerikanisches Feeling hat. Du denkst, das kann eigentlich nicht sein, dass es Mount Cold sein soll. Also ist super viel Kreativität drin. Hört euch das auf jeden Fall mal rein. Es ist, wie gesagt, kostenlos und zum Runterladen. Ich werde den Link auf jeden Fall online stellen. So ein paar Favorites, die ich aus diesem ganzen Ding habe, nenne ich einfach mal. Das eine ist Ascension of a Madman. So heißt der Titel. Es ist basiert auf Kefkas Theme. Und ist eine fantastisches Arrangement von Kefkas Theme, wo Chöre mit eingebaut wurden, mit freundlichem Nicken an Sephiroth's One Winged Angel. Gibt dem ganzen Kefkas Theme nochmal einen gewissen Kick und macht ja den Track eigentlich noch more memorable, als er es eh schon ist. Ein anderer Favorite von mir ist A Fistful of Nickels, was ein Neuarrangement von Shadows Theme ist. Der Arranger, der hat in den Liner Notes geschrieben, dass er schon immer das Gefühl hatte, Shadows Theme würde perfekt in so einem Ennio Morricone Western Style passen, und er hat das jetzt versucht, Shadows Theme wirklich komplett in so einen Western Style Song zu übersetzen mit Pfeifen und klassischen Western Style in Musik. Und ich muss sagen, es ist fantastisch gelungen. Es ist einer meiner Lieblingstracks auf dem ganzen Album. Hat es wirklich fantastisch geschafft, eben dieses Western-Feeling in diesen Track reinzutun, und du erkennst trotzdem wieder, dass es so gut zu Shadow irgendwie passt, weil er auch als Charakter so dieser Lone Wolf war, den könntest du dir sofort nicht als Ninja, sondern einfach als Cowboy in der Prärie vorstellen. Fantastisch. Ein anderer Track, den ich noch erwähnen möchte auf jeden Fall, ist Terra's Resolve. Klar, Terra's Theme, vielleicht das bekannteste Theme aus dem Soundtrack, konnte natürlich nicht einfach irgendjemand überlassen werden, sondern niemand anderes als Chad Seid hat sich darum gekümmert, der mittlerweile auch schon relativ viele Soundtracks für Videospiele gemacht hat, unter anderem für das neueste Star Trek Videospiel. Und der hat nämlich dann die Aufnahmen für den Soundtrack vom Star Trek Videospiel einfach genutzt, um sein Arrangement von Terra's Theme eben vom gleichen Orchester, nämlich vom slowakischen Nationalorchester, einspielen zu lassen, was halt schon super awesome ist. Ja. Und ist auch eine sehr Filmmusik orientierte Rendition von Terra's Theme, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt dieses Jahr schon 2 sehr gute Versionen von Terra's Theme gehört mit der Final Symphony Version und bin ja sehr begeistert davon. Und last but not least, vielleicht ja der Track auf dem Soundtrack, den ich jedem empfehlen würde, das auch nochmal explizit verlinken werde, ist The Impresario. Es ist ein 8-Minuten-Stück, es basiert auf der kompletten Oper. Und anstatt die Oper jetzt einfach zwar neu zu arrangieren, aber an sich das Theme oder die Mood zu lassen, hat sich der Arranger, nämlich Jake Kaufmann, gedacht, ich mache aus der normalen Oper einfach eine Rock-Opera. Und das Ganze müsst ihr euch so vorstellen, er hat die Stellen, an denen normalerweise nicht gesungen wird, denen nur instrumental gespielt wird, hat er auch noch mit Vocals überzogen, und zwar im Queen-Style. Also hört euch das Lied mal an, ihr habt sofort das Gefühl, da mischt einer die Final Fantasy VI Oper mit Bohemian Rhapsody. Und manche Queen-Fans werden sich sagen, naja, das kann doch gar nicht sein. Klar, der Sänger ist nicht Freddie Mercury, aber wenn man sich das anschaut, also die Anleihen sind auf jeden Fall da und es funktioniert fantastisch. Der Text ist zwar ein bisschen umgeschrieben, man hat ein paar Original Zeilen rausgelassen. Man hat aber so ein klein bisschen Romeo und Julia Story draus gemacht, was manches vielleicht ein bisschen abtören wird, aber es passt ganz gut. Es ist sehr, also musikalisch fantastisch gelungen, haben sich sehr viel Mühe dabei gegeben, hat ein super cooles Feeling. Ich hab's gestern, glaube ich, die ganze Zeit fast auf Repeat gehabt. Sehr, sehr, sehr, sehr faszinierend. Sogar Uematsu hat sich anscheinend dann gemeldet und gesagt, wow, I'm shocked, I have to buy a beer for those guys. Also auch Uematsu war impressed, ich auch. Hört es euch auf jeden Fall mal an, es lohnt sich. Ich werde den Link online stellen. Es sind, glaube ich, 600 Megabyte die MP3-Version zusammen mit Artwork und auch Notizen von den Machern und so weiter, die auch sehr interessant sind, wie sie auf diese Arrangements gekommen sind und so weiter. Also super geil. Ja, und kostenlos nimmt man es doch hoffentlich gerne mit. Also für jeden Videospielmusikinteressenten definitiv ein Blick wert. Ich würde sogar sagen, für jeden, der überhaupt Videospiele gerne mag, das ist auch wert. Ja. Also ich finde, ich zum Beispiel bin ja jemand, der gar nicht groß an Videospielmusik interessiert ist, einfach weil es nicht so, ne, es ist halt nicht so meine Baustelle. Aber das, was ich jetzt im Laufe der Zeit, einfach weil es jetzt seit 2 Wochen bei dir die ganze Zeit ständig irgendwie aus dem Zimmer schallt, was ich da schon gehört habe, und ich meine, ich kenne auch Final Fantasy VI, ich habe Shadow Theme wiedererkannt und habe auch gleich gedacht, Mann, das klingt extrem geil. Also das hat mir persönlich am besten gefallen, wobei ich jetzt zum Beispiel die Rock Opera, glaube ich, noch gar nicht so gehört habe bewusst. Aber allein schon, was das eben für Gefühle erzeugt und wie wunderschön das tatsächlich auch zum Teil einfach zu Final Fantasy passt, ist wirklich, wirklich cool. Auf jeden Fall ohne Einschränkung zu empfehlen für jeden, der irgendwie Videospiele mag. Natürlich hauptsächlich für Leute, die Final Fantasy Fans sind, aber ja, einfach eine extrem coole Sache und einfach der Grund, warum ich auch immer noch diese Seite so extrem cool finde, weil es einfach unglaublich ist, was dafür tolle, kreative Projekte entstehen, die so komplett ohne Streitigkeiten und ohne hin und her einfach nur Künstler, die zusammenarbeiten wollen und Kunst schaffen wollen. Was da möglich ist, einfach ist unglaublich. Also ich muss auch sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Extrem coole Sache. Definitiv. Schaut euch das alle an. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu meinem Tasty, und der ist leider nicht ganz so spektakulär wie der von Joe, muss ich sagen. Nicht, dass ich nicht auch hinter meinem Tasty stehen würde, aber trotzdem, also ja, wie gesagt, das spricht auch Bände darüber, wie gut dieses Album einfach ist. Mein Tasty ist ein Free-to-Play-Online-Rollenspiel und in der Hinsicht quasi fast ein bisschen langweilig, weil ich gar nicht genau weiß, ob sowas wirklich heutzutage noch unterm Radar fliegt und ob man das so empfehlen müsste. Ich bin ja jemand, der solche Sachen meistens ausprobiert, einfach weil es mich grundlegend interessiert, und ich bin zwar kein riesen MMO-Spieler, aber ich habe durchaus schon sehr viel spaßige Zeit mit MMOs verbracht und gerade auch einige Kumpels, mit denen ich da gerne ein paar Runden spiele, und deswegen gucke ich mir manche Free-to-Play-Sachen, die einfach vielversprechend aussehen, durchaus an. Natürlich allen voran Elder Scrolls Online jetzt demnächst, aber derzeit habe ich mich mal mit Neverwinter beschäftigt, einem ja, im D&D-Universum, wie die meisten sich wahrscheinlich denken können, angesiedelten Online-Rollenspiel. Vom Prinzip her relativ klassisches Online-Rollenspiel, auch wenn sie das Kampfsystem ein bisschen, ja, geupdatet haben und ich finde, mehr in die Action-Richtung geführt haben, was enorm gut funktioniert. Ich habe ursprünglich gedacht, naja, du probierst einfach mal aus, spielst vielleicht maximal einen Charakter auf 60, guckst dir mal an, wie das Endgame aussieht, nur damit du eine Meinung dazu hast, und ich bin da ja grundlegend dann auch eher manchmal von akademischem Interesse getrieben, dass ich einfach sowas spielen möchte, um zu wissen, wie es ist und was dazu sagen zu können, und nicht unbedingt, um es jetzt 100% dann auch auf lange Sicht zu spielen. Tatsächlich spiele ich es jetzt aber schon seit bestimmt 2-3 Monaten ziemlich intensiv und habe jetzt auch schon wesentlich länger gespielt als ursprünglich geplant, einfach weil es doch echt eine Menge Spaß macht, und ich muss sagen, es ist von diesen Free-to-Play-Online-Rollenspielen, auch wenn es durchaus seine Fehler und Probleme hat, definitiv eins der besseren, wenn nicht sogar der besten. Gerade das Action-Kampf-System hat es mir durchaus angetan. Es ist wirklich so, dass man eine relativ kleine Auswahl an Fähigkeiten hat, die den verschiedenen Kategorien folgen. Es gibt einmal At-Wills, also Fähigkeiten, die immer einsetzbar sind, wann man sie will. Das sind die normalen Standangriffe, die auf der Maustaste liegen. Dann hat man Q, E und R. Das sind Encounter-Fähigkeiten, die eine Abklingzeit haben und eben von dieser Abklingzeit abhängig sind und ja, speziellere Funktionen haben, eben entweder Schaden machen oder eben Mobility oder eben für CC sorgen, also für Crowd Control. Und dann gibt es auch die Dailies, die man nach und nach aufladen muss. Jede Klasse hat eine spezielle Möglichkeit, einige Punkte aufzuladen. Und wenn diese Punkte quasi bei 100% sind, aufgeladen sind, kann man einmal eine besonders mächtige Fähigkeit einsetzen. Außerdem hat man im Kampfsystem die Möglichkeit, sich die ganze Zeit frei zu bewegen, und vor allem sehr wichtig, auch die meisten Klassen haben eine Ausweichmöglichkeit, beziehungsweise die Tank-Klasse hat eine Möglichkeit zu blocken. Und das einzusetzen bedeutet, dass man ihm gegebenenfalls einer kompletten Attacke und damit komplett dem Schaden entgeht. Und dadurch ist das Ganze wesentlich dynamischer, als es normalerweise eigentlich in Online-Rollenspielen der Fall ist. Und nicht so ganz so stat-abhängig, sondern vielleicht ein bisschen mehr skill-abhängig. Und es macht tatsächlich, wie schon gesagt, eine enorme Menge Spaß und ich spiele schon wesentlich länger, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Und kann es tatsächlich doch eigentlich fast ohne Einschränkung empfehlen. Also für Leute, die sich mal ein Online-Rollenspiel angucken wollen und vielleicht auch Online-Rollenspiel-Fans sind und nicht davon gehört haben, durchaus einer von diesen, nicht unbedingt Geheimtipps, aber einer von den Kandidaten, die man im Free-to-Play-Bereich ohne Einschränkung empfehlen kann. Es kostet nichts, es ist relativ schnell erlernt, hat ein sehr schöne Tutorial-Mission, wie ich finde, die sehr gut an das Spiel ranführen. Es ist komplett solo spielbar bis 60. Außer die Dungeons braucht man nie Gruppen. Man hat ab einem gewissen Zeitpunkt einen Begleiter, der einen eben begleitet und eben eine Heiler-Funktion übernimmt oder Tank-Funktion oder Schadensmachen-Funktion und kann es tatsächlich wunderbar spielen, ohne auch nur einen einzigen Cent zu investieren. So wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Also guckt euch einfach mal an, falls euch für Online-Rollenspiele interessiert. Und vielleicht begegnet man sich ja, ich spiele auf dem Server Mindflayer. Ja, und falls ihr wissen wollt quasi, wie mein Handle da ist, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Dann kann man vielleicht mit ein paar Hörern mal spielen. Und ja, das ist mein Tasty für die Woche. Ja, ich habe ja neulich erst zum ersten Mal so ein bisschen MMO-Erfahrungen gesammelt mit der Beta, Open Beta von Final Fantasy XIV. Und da ist mir schon schnell aufgefallen, dass mir dieses sehr undynamische Kampfsystem, was bei MMOs ja, eigentlich Standard immer noch ist, relativ Standard ist, mir überhaupt nicht gefällt, weil ich so das Gefühl habe, ich stehe irgendwie nur rum und ja, beobachte da, wie diese Person irgendwie was macht. Dementsprechend finde ich das immer schon ganz gut, wenn in einem MMO, ähnlich wie es, glaube ich, auch bei Terra sein soll, ein Kampfsystem ist, wo ein bisschen mehr Skill auch vielleicht gefragt ist und vielleicht auch den Unterschied machen kann und nicht nur reine Stats und reines Klicken, sondern auch wirklich, ja, bisschen mehr Skill drin ist und du auch ein bisschen mehr die Dynamik des Kampfsystems spürst. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Neverwinter auf jeden Fall da sehr viel mehr Spaß macht als alle anderen MMORPGs. Hab's, wie gesagt, selbst noch nicht gespielt, hab den noch ein paar Mal über die Schulter geguckt. Hab den Anfang gesehen, der sah nicht so faszinierend aus, deswegen kann ich vielleicht nicht so eine gute Meinung bilden. Aber ich glaube, ein Feature, was du mir neulich erzählst, fand ich auch noch ganz cool, dass du Ausrüstungsgegenstände ja einfach du kannst irgendwie das Aussehen von denen ändern, obwohl die Stats gleich bleiben, sodass du gleichzeitig coole Stats haben kannst und gleichzeitig cool aussehen. Das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Das ist nämlich über Dark Souls. Dann könnte ich nämlich auch wieder diese ganzen roten Sachen anziehen und dann trotzdem aussehen wie ein cooler Ritter. Sollte man vielleicht so als Idee vielleicht für zukünftige Spiele vielleicht mit übernehmen, wo man dann für immer diesen diesen Trade-off machen muss zwischen Design und pragmatischen Stats. Ja, absolut. Man muss natürlich jetzt dazu sagen, dass das nicht auf Neverwinter Mist gewachsen ist, das ganze System. Schon bei Herr der Ringe Online zum Beispiel gab es das auch, dass man zwei Ausrüstungsfenster hatte. In dem einen Ausrüstungsfenster war es quasi das reine Aussehen und im anderen Ausrüstungsfenster war es eben die reinen Stat-Gegenstände und man konnte auch da schon zum Beispiel, wenn die Rüstung cool aussah mit den Stats, dann hat man die einfach so gelassen. Man konnte aber gleichzeitig eben die Ausrüstungsgegenstände und ich glaube sogar einzelne Slots aktivieren, dass eben anstatt des eigentlichen Slots für die Stats eben der Fashion-Slot quasi aktiviert wurde. Ganz so funktioniert es quasi in Neverwinter nicht, aber du kannst, wie du schon gesagt hast, einfach Gegenstände transmutieren für einen gewissen Preis und dann nehmen die einfach eben das Aussehen des Gegenstands, mit dem du sie transmutierst, an, haben aber dieselben Werte wie vorher. Das heißt, du kannst in der besten Rüstung des Spiels rumlaufen, aber ja, kannst es quasi aussehen lassen, wie du willst. Und das ist tatsächlich eine ziemlich coole Funktion. Ja, schaut es euch einfach mal an. Das ist, wie gesagt, durchaus ein cooles Spiel und ja, eins der besseren oder der besten Free-to-Play-MMOs, die ich so derzeit kenne. Und das Kampfsystem, Action-Kampfsystem macht wirklich eine Menge Spaß. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende angekommen von der dieswöchigen Folge. Ich habe eigentlich noch so einen kleinen Nachtrag und den schiebe ich hier jetzt einfach mal heimlich mogelnd ein. Und zwar wollte ich mich beim letzten Mal, und da hat mich Joe dann beim letzten Mal schon dran erinnert, direkt danach und auch heute nochmal dran erinnert, dass ich beim letzten Mal eigentlich noch was zu Morrowind sagen wollte. Und zwar eigentlich einer dieser Gründe, weswegen ich überhaupt so fangerantet habe. Zum einen in der Folge, aber auch vor allem auch schon als Joe und ich vorher drüber geredet haben. Und zwar geht's um meinen Lieblingsort in Morrowind und ein Ort, der für mich bis heute mein Lieblingsort in sämtlichen Spielen ist, die ich hier gespielt habe. Das scheint völlig unnachvollziehbar, glaube ich, für die meisten Leute, die jetzt Morrowind spielen würden und dahin gehen und sagen, meine Güte, was findet der Merlin da dran? Aber für mich ist das immer noch, nicht nur aus Nostalgiefaktor, einer der schönsten Orte aller Zeiten. Und zwar geht es dabei um eine kleine Bar. Und zwar ist es eine Bar, die ist nördlich gelegen von einem der ersten Hauptstützpunkte, auf den man trifft, nämlich Balmora. Balmora ist direkt nach dem Starttown quasi der erste Anlaufpunkt. Und deswegen denke ich, werden alle da hinkommen. Wenn man von Balmora aus einfach gen Norden aus der Stadt hinausläuft, kommt man nach Caldera. Und Caldera ist einfach so ein kleines Minenarbeiter-Dörfchen. Und ganz am Anfang, am Dorfeingang links, gibt's eine kleine Kneipe. Und die nennt sich Shanks Shovel. Und der Gastgeber ist Schenk und ja, der ist, ist einfach ein kleines Inn quasi, ein Gasthaus. Und dieses Gasthaus ist für mich bis heute das beste und schönste Gasthaus aller Gasthäuser des Universums. Das ist unglaublich cool, ich habe super viel Zeit da verbracht. Es gibt oben einen wunderschön eingerichteten Raum, den man frei nutzen kann. Also es hat auch rein pragmatische, spieltechnische Gründe für manch einen. Aber für mich war es einfach, ich bin tatsächlich, es war eines der ersten Spiele, oder ich glaube nicht eines der ersten Spiele, sondern das erste Spiel, wo ich in einem Spiel so gerne Zeit verbracht habe, dass ich tatsächlich abends, nachdem ich Quests gemacht hatte, mich nochmal eine Viertelstunde lang, ich bin zurückgereist nach Caldera, habe mich zu Schenk an die Theke gesetzt und ein Bier getrunken im Spiel. Und das ist traurig und cool zugleich. Und ich stehe dazu, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, es geht jedem Spieler so, der mal ein Open-World-Spiel lange gespielt hat, dass er auch Momente hatte, in denen er einfach so gerne und angenehm in dieser Welt versunken ist, dass er sich tatsächlich abends nochmal irgendwo hingesetzt hat und völlig unpragmatisch und völlig ohne irgendwelchen Spielsinn oder Fortschritt einfach nur die Aussicht von mir zum Beispiel genossen hat. Das ist bei mir in Schenk Shovel so gewesen. Das heißt, falls ihr Morrowind spielen solltet, geht nach Caldera und guckt euch Schenk Shovel an. Ist mir egal, ob es mögt oder nicht, ihr müsst es trotzdem tun. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Um ehrlich zu sein, so einen Moment hatte ich neulich erst bei The Last of Us, aber ich möchte nicht spoilern. Ich glaube, ein paar Leute werden wissen, welche Szene ich gemeint habe, wo ich aber wirklich auch das Gefühl hatte, jetzt stehe ich jetzt einfach rum und lauf nicht jetzt in die nächste Tür rein, sondern genieße jetzt einfach den Moment und lass da jetzt einfach mal 5 Minuten stehen. Ich möchte ja, wie gesagt, nicht spoilern, weil das ein ziemlich eindrucksvoller und wichtiger Moment meiner Meinung nach in dem ganzen Spiel ist, aber auch da hatte ich wirklich so dieses Gefühl, ich kann das deswegen auch schon gut nachvollziehen, dass du es vielleicht, obwohl ich Morrowind noch nicht gespielt habe, selbst wenn ich in Shanks Shovel war, dass es so einen Moment für dich auch vielleicht gegeben hat, weil Last of Us vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich glaube, bei Last of Us ist ein bisschen was anderes, positiv wie im Negativen, dass es von den Entwicklern gewollt ist. Das ist einerseits, finde ich, extrem cool, dass sie an sowas denken und dass sie nicht nur dir die Möglichkeit geben, sondern dir so einen kleinen Schubs in die Richtung geben. Andererseits verliert er für mich, glaube ich, ein bisschen Magie dadurch, dass es eben so ein bisschen gewollt ist vom Entwickler. Trotzdem ein extrem cooler Moment. Ich habe ihn ja selbst nicht gesehen, du hast mir nur erzählt und ich werde das Spiel hier demnächst dann auch mal spielen. Dann kann ich vielleicht auch mehr dazu sagen, aber extrem cooler Moment auf jeden Fall. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Und das ist, glaube ich, sehr gut vergleichbar. Und alle fragen sich, über was reden die da? Über was reden die beiden da? Ja, stimmt. Spielt das Spiel, ich denke, dann wisst ihr sofort, was gemeint ist. Falls ihr es wisst, dann schreibt uns, aber bitte spoilert nicht auf unserer Facebook-Seite genau. Oder in den Kommentaren. ich würde sagen, da sind wir am Ende. Noch einmal, beziehungsweise wir es öfter schon mal gesagt haben, wenn ihr Bock habt und euch der Podcast gefällt, dann geht doch auf iTunes, liked uns auf iTunes und auch gerne auf Facebook und schreibt vielleicht sogar eine kleine Review, das würden wir sehr cool finden. Und alles, was sowieso sonst Podcast angeht, Kritik, aktuelle Äußerungen zu News oder dem Hauptthema, alles immer zu uns. Die Kanäle kennt ihr an kamentaste.de, kann man Kommentare unter der Folge hinterlassen, auf unserer Facebook-Wall kann man einfach posten und ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse an kamentaste@gmail.com und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen. Verabschieden uns von euch und hoffen, dass ihr nicht von der ekligen Sommererkältung heimgesucht werdet. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ihr erwischt es auf jeden Fall besser als ich. Ansonsten, ja, bleibt dem gar nichts mehr so weiter hinzuzufügen, außer bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder drauf und hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Richtig, ja, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Tschüss. Ciao.